Jeder weiß, dass die Würfel gezinkt sind. Jeder würfelt mit gekreuzten Fingern. Jeder weiß, dass der Krieg vorbei ist. Jeder weiß, dass die guten Jungs verloren haben. Jeder weiß, dass der Kampf gekauft war. Die Armen bleiben arm, die Reichen werden reich. So läuft es nun mal. Jeder weiß. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Einfach so sind wir heute da. Am Tag der Bananenliebhaber. Ja, warum ist die Banane krumm? Banane, nicht nur der Geschmack ist wunderbar, auch die Farbe, das Motiv ist wunderbar, ne? Und ganz besondere Bananenliebhaber gibt es auch. Aber darüber reden wir jetzt nicht, sondern wir steigen direkt ein in den Wahnsinn der Woche. Willkommen. Willkommen, willkommen. Hier bei uns in der Nähe gibt es eine Gegend, hier so Dillenburg und Haiger und so, die rollen das R. Wir machen uns immer darüber lustig, dass sie dann Barnarne sagen. Barnarne. Ja, jeder weiß aber nicht, was ein Hund ist, habe ich jetzt gelernt. Tja, wenn ihr wisst, was ein Hund ist, könnt ihr es ja mal in den Chat schreiben. Im Internet weiß keiner, was ein Hund ist. Also im Zusammenhang mit Möbeln und so. Es ist ein größeres Mysterium als was ist eine Frau, was ist ein Hund. Ja. Das könnte man, Teekesselchen könnte man damit spielen, falls das noch jemand kennt. Mein Teekesselchen wedelt mit dem Schwanz. Mein Teekesselchen fährt meine Chaiselongue spazieren. Mein Teekesselchen hat einen Bruder, der irgendwann mal komische Sachen in der Schule gemacht hat. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt irgendwas zu dem Thema eingereicht? Irgendwer? Nee, ne? Wir haben nur den Titel. Passenderweise nicht. Stimmt. Ja, aber können wir schnell mal raussuchen, den Text. Können wir ja kurz drüber sprechen. Ich glaube, das ist genau, einer der größten Presseskandale der Nachkriegszeit eigentlich, wenn die Presse in irgendeiner Form nicht komplett gleichgeschaltet wäre. Also, naja, Nachricht. Das Einzige, was da noch fehlt, sind Regierungsgeheimnisse, irgendwelche Behördengeheimnisse. Die wurden diesmal nicht verraten, aber sonst skandalös, ja. Ne? Da wurde ein ganz altes Flugblatt rausgekramt, 35 Jahre alt. Und da hieß es, ach, das ist der Beweis, der Aiwanger ist zumindest bedenklich. Und ganz transparent im Vorwahlkampf jetzt fast schon peinlich eigentlich. Wenn es gestimmt hätte, wäre es natürlich ein Slam-Dunk gewesen. So. Das hatte wohl jemand sehr lange in der Kompromatschublade liegen, bis er auf den passenden Moment gewartet hat. Aber dann hat er vergessen, dass er wohl noch einen Bruder hat. Und ich meine, ich will jetzt nichts Böses sagen. Ich finde den ganzen, wie die Süddeutsche Zeitung da recherchiert hat, mit anonymen Quellen aus dem Schulkontext von vor 30 Jahren recherchiert hat, unmöglich auf jeden Fall. Ja. Dass der Bruder jetzt das auf sich nimmt und sagt, ich war das. Ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich so gewesen hat. Aber selbst das hinterlässt natürlich ein leichtes Geschmäckle. Also wie man so schön sagt, ne, wenn man muss nur genug werfen, dann bleibt was hängen. Und ja. Also bei mir hinterlässt es jetzt mal gar kein Geschmäckle, weil ich meine, der Aiwanger ist ein bisschen älter als ich, glaube ich. Aber ich bin in einer ähnlichen Zeit groß geworden und wer irgendwie, was habe ich vorhin gesagt, wer mit 17 irgendwie noch kein Tabu gebrochen hat, der hat irgendwie nicht gelebt. Und wenn man sich dieses Schriftstück anguckt, viele haben ja gleich antisemitisch geschrien, das sehe ich da nicht. Das ist eine dumme, böse Satire im Endeffekt. Ja, weil es geht da explizit nicht um die Opfer der Nazi-Diktatur oder des Holocaust, sondern es geht um, er benutzt in der geschmacklosen Weise dieses Bild für was anderes. Also da ist schon mal der Riegel davor. Außerdem, Aiwanger war damals 17, ich weiß nicht, wie alt sein Bruder war. Und das ist 35 oder mehr Jahre her. Ja, es gab so Fälle bei den Grünen auch, ne, dass da gesagt wurde, da war die ja erst 15 oder so. Wir hatten einen Joschka Fischer, der offen zugegeben hat, Polizisten verprügelt zu haben. Wir hatten in Sachsen eine Dame, die in einer Punkband gesungen hat, irgendwie Polizisten irgendwie, ich glaube, anzuzünden. Ich weiß es nicht mehr. Bernd Rechtgen hat auch bei Twitter geschrieben, dass die Partei Die Linke vor 35 Jahren noch auf Leute hat schießen lassen. Ne? Und die sind jetzt auch noch. Oder man erinnert sich auch an die Sachen, die eine sehr junge Sarah Lee Heinrich geschrieben hat, wo man auch versucht hat, sie dran aufzuhängen. Und das finde ich auch nicht richtig, weil man kann halt 15-Jährigen, einfach nicht die Weitsicht zubilligen, was sie da sagen oder worüber sie da überhaupt reden. Ja, und wenn wir ehrlich sind, müssten wir das jedem zugestehen, vor allem nach so einer langen Zeit. Und die, was mich, lass mich den Gedanken gerade zu Ende bringen, nur was mich wirklich angekotzt hat, war, wie sich die politische Konkurrenz sofort drauf gestürzt hat, wie eine Chebli gesagt hat, Aiwanger hat dieses Pamphlet verfasst und deswegen muss er gehen. Also man hat da noch den weiteren Schritt als die SZ gemacht bei der politischen Konkurrenz und hat Aiwanger schon verurteilt, bevor überhaupt irgendwie raus war, was er dazu sagt. Schäbli, Lauterbach, Polenz, das ist das wirklich Widerliche daran. Gut, und der Punkt ist ja der, es geht ja hier um Jugendsünden, sage ich jetzt einfach mal ganz umfassend. Wie es vorhin schon gesagt wurde, ja, viele Leute aus dem politischen Spektrum haben irgendwelche Jugendsünden und wir sehen das relativ liberal und sagen, ja, leben und leben lassen sind Jugendsünden und so weiter und so fort. Anderen Leuten ist es sehr wichtig. Ich gehe mal davon aus, also mir persönlich fällt es auch sehr schwer, die Eskapaden von einem Daniel Cohn-Bendit beispielsweise zu vergessen, ne, in Richtung, was der mit Kindern, ich sage jetzt mal, nicht angestellt hat. Also das kann man ja nicht beweisen, aber ne. Jugendsünden, das ist halt alles relativ. Ne? Was sind es für Jugendsünden? Und Frau Schäbli hat ja selber gesagt, ja, ich war früher selber Antisemitin. Also ich weiß nicht, das eine ist eine triebgesteuerte Sache und das andere ist vielleicht eine logisch-politische Sache. Und wer politisch-logisch noch nicht umgedacht hat mal irgendwann in seinem Leben oder so, er hat da wirklich wenig Entwicklung dadurch oder so, nehme ich mal an. Ich meine, so eine triebhafte endet ja nicht einfach. Und Frau Lang ist ja, habe ich in einem Artikel gelesen, in Ingolstadt gerade mit der Frage konfrontiert worden im Bürgerdialog, was denn mit dieser Vergangenheit, auf die du angespielt hast, Price, ist. Und sie hat gesagt, ja, aber das ist lang her und wir haben uns geändert und wir lehnen das komplett ab und wir sind eine andere Partei sozusagen. Wenn das geht, dann muss das auch ein Aiwanger können und jeder andere. Aber überhaupt, ich meine, wir haben eine Außenministerin, deren wissenschaftliche Arbeiten nicht rausgegeben werden, deren Bücher Plagiate enthalten. Ja, und Leute dann wollen wir jemandem ein 35 Jahre altes Flugblatt von unklarer Herkunft zur Last legen, wirklich? Ja, das zeigt halt auch wieder die Doppelmoral, die hier gespielt wird. Wenn es jemand ist, dem man gerne schaden möchte aus den Medien und Vogue-Lager und Politiklager, dann möchte man halt, dann haut man drauf. Und wenn die Frau Baerbock nachgefragt wird, ist das natürlich frauenfeindlich und was weiß ich. Ja, die Leute wollen nicht konfrontiert werden mit ihrem Quatsch, den sie gerade erst verbrochen haben, ja. Aber sowas soll dann dafür sorgen, dass man dann gehen muss. Ja. Und ich glaube, es war der Höcker, der Medienanwalt, der gemeint hat, wenn der Aiwanger in dem Alter wen umgebracht hätte, dann wäre das presserechtlich komplett eindeutig, dass man da nicht drüber reden dürfte. Ja. Aber diese Scheiße, das soll dann wieder gehen. Und von der Frau Chebli gibt es freimütige Interviews, in denen sie sagt, dass als Jugendliche war sie judenfeindlich. Einfach ja, darauf habe ich vorhin auch angespielt, ja. Also, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, das ist offensichtlich die SZ, aber die hat sich praktisch selber am Kopf getroffen. Also, wie sie das gemacht hat, weiß ich noch nicht so ganz. Wie man halt so bar jeder Einsicht irgendwie so ein Ding durchfechten kann, ohne wirklich vorher mal zu gucken, was da dran ist. Oder ob es halt vielleicht Möglichkeiten gibt, dass man ganz übel auf die Fresse fällt damit. Aber gut. Ich muss mal den Spekulatius-Hut aufsetzen und sagen, nein, das war so, wie die das gemacht haben, das lag in der Kompromatschublade zu veröffentlichen am so und so viel. Weil, warum sage ich das so böse? Ja, ich traue mich daraus, das zu sagen, wegen der Sache mit der Schreibmaschine. Weil die SZ hat die Story rausgehauen und hat dieses Detail mit der Schreibmaschine, das quasi die irgendwie beweisen könnten, mit welcher Schreibmaschine das geschrieben worden wäre und das wäre die vom Aiwanger gewesen. Das haben sie ja in der ursprünglichen Story nicht gelassen. Das haben die in der Hinterhand gehalten, um sagen zu können, aha, du brauchst es gar nicht zu leugnen, weil wir haben den Beweis. Dieses eine pikante Detail, was ja auch viele andere Journalisten denen angekreidet haben, wo die gesagt haben, wie lässt sich das mit dem Pressekodex vereinbaren, so eine Information zurückzuhalten. Aber da es halt der Bruder war, gleicher Haushalt, gleiche Schreibmaschine, war das ein leeres Pulver. Aber wie gesagt, dieses eine Detail, dass sie das zurückgehalten haben, da, da sind alle Alarmglocken bei mir, da war mir die Sache klar, okay. Reines Kompromat in der Schublade, wie es halt über viele Politiker wahrscheinlich in Redaktionen rumliegt, bei Gelegenheit das rauszuschießen oder wenn sie unangenehm werden, das rauszuschießen. Aber auf okay, Wahlen... Jetzt setze ich den Spekulatius-Hut wieder ab. Aber auf Wahlen Einfluss nimmt halt nur Russland, das wissen wir ja. Das machen niemals irgendwelche wohlmeinenden Journalisten klicken. Das waren die russischen Trolle in der SZ. Ja, ich sag nur, wie ich meine Zeitung verlor, das Buch von dem einen Journalisten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie er heißt, aber da geht es ja auch um die SZ. Und nicht umsonst nennt man sie ja die Alpenpravda. Aber lass uns doch mal was Schönes. Es ist doch Gamescom und es gibt ganz viele neue Spiele. Da hat der Chris uns sicherlich jetzt einen Trailer für eins mitgebracht, was uns richtig umhauen wird, oder? Finde ich super. Eine Sache wollte ich noch machen, bevor wir zu dem Thema einsteigen, sofort Gamescom. Eine Empfehlung, weil es ja um Flugblätter geht. Eine super Dokumentation findet ihr auch auf YouTube. Allein gegen die Stasi oder das teuerste Flugblatt der Welt. Wie ein paar Studenten ein Flugblatt verteilt haben in ihrer Universität. Jugendsünde in der DDR. Und der Staatsapparat die jahrzehntelang gesucht hat deswegen. Sehr gute Dokumentation. Alles klar. Kann ich das denn einfach so abspielen oder ist da Musik drunter? Oh, ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon Musik drunter. Ja, wir können ja mal schauen. Stumm machen kann ich immer noch. Eben. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true... Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? I believe... Ja, okay, Musik. Ja, aber Words have power. Words have power. They give you strength. Also es geht um Missinformation und diese Band of Misfits nutzt die Kraft der Wörter praktisch, um Amerika aus dem Würgegriff der Disinformation zu holen. Für unsere Zuschauer, die uns nur hören, wir haben eine junge schwarze Dame mit asymmetrischem Haarschnitt. Wir haben eine füllige Dame mit lila Haaren und Zöpfen. Und was war das andere? Ich habe es schon vergessen. Sehen alle so bland aus. Ja, wir können noch ein bisschen drauf gucken. Ready for this? Stand still! Words can bring people together. And tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Wow. Ja. Ich freue mich schon einen Fuß ab, dass das jetzt kommt, das Spiel. Also werde ich sofort zum Vollpreis kaufen, denke ich. Genau mein Ding. Also billige Kalendersprüche wie Words have power und Words have meaning und so. Zusammen mit den inzwischen auch schon in die... Also irgendwie kommen diese Bilder ja auch in die Jahre. Ne? Diese asymmetrischen Haarschnitte und diese immer gleichen Protagonisten und der eine ist ein bisschen fülliger und... Es kommt schon in die Jahre, aber am geilsten fand ich die Szene, wo, das hat man jetzt vielleicht dann auch nur im Vorbeigehen nicht gesehen oder gar nicht gesehen, wenn man uns nur hört, da ist dann ein Polizist und eine Polizistin in einer Bar und die Hauptdarstellerin sagt zu der Polizistin, er respektiert dich nicht. Und als nächstes stehen die beiden sich dann mit gezogener Knarre gegenüber. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, mit welcher Holzhammer-Methode hier Gleichnisse, Metaphern und Ähnliches halt aus dem Rennen geworfen werden, weil man hat ja den Holzhammer. Ja, nur mal so ein Blick in die Psyche des Woke-Spieler-Entwicklers und immer dran denken, das Circus-Circus-Casino wäre das, was wir jeden Samstagabend machen würden, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Metal Gear Solid dagegen erfreut sich einer jahrzehntelangen Geschichte, einer großen Fangemeinde, Hideo Kojima ist nicht umsonst eine Legende, was Computerspielentwickler angeht. Mein Cup of Tea ist Metal Gear Solid nie so richtig gewesen. Zu viel Schleichen, zu viel Cutscenes und zu viel Gerede zwischendrin, bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß natürlich trotzdem, was das Ding für einen Einfluss auf die Spielegeschichte genommen hat und wie viel Die-Hard-Fans es gibt, die jedes bisschen Lore zusammengreifen. Und der Witz hier ist jetzt, es gibt eine neue Edition der ersten Spiele, soweit ich das mitgeschnitten habe, auf halt für eine moderne Systeme. Und wenn du ein bisschen runterscrollst bis zu so einem schwarzer Screen mit weißer Schrift, sehen wir auch hier den jetzt dazwischen schon beliebt berüchtigten Screen. Dieses Spiel hat Ausdrücke und Themen, die outdated, die halt nicht mehr mit der heutigen Zeit kompatibel sind, aber wir haben die trotzdem drin gelassen, ohne sie zu ändern, um den historischen Kontext darzustellen, in dem das Spiel gemacht wurde und die Originalvision des Entwicklers. Was ich sehr lustig finde, ist, dass sie The Creators schreiben und der Name Hideo Kojima halt hier nicht auftaucht. Aber wer so ein bisschen dahinter guckt, weiß ja, dass die nicht in Freundschaft auseinandergegangen sind. Und außerdem soll der Spieler bitte drauf aufpassen, was er sich zumutet in den Spielen. Ist ein sehr guter Artikel, der halt vor allem darauf abzieht, dass in Metal Gear Solid 2 es genau ja auch um das Thema geht, um Zensur, um Fehlinformationen. Zum Beispiel haben wir hier ein Zitat von der Patriot AI, die sagt zum Beispiel, die digitale Gesellschaft fördert die Fehler des Menschen und belohnt die Entwicklung von Halbwahrheiten. Schau dir nur an, was für merkwürdige paradoxe Moralitäten um dich herum herrschen. In dem Zusammenhang ist der Disclaimer schon fast wieder witzig, dass man halt in einem Spiel, was selber darüber spricht, über Missinformationen, über Zensur und so, dann halt so ein Ding davor setzt und damit das Spiel für den Spieler ja auch schon einordnet. Der Spieler, wenn wir jetzt vom jungfräulichen Spieler ausgehen, der erwartet ja dann was anderes. Also ich habe schon seine Rezeption verändert, dadurch, dass ich ihm nur diesen Disclaimer zeige. Also wie gesagt, ist ein sehr schöner Artikel von Oliver Gia, der ist hier so ein, ich glaube, Medium oder was ist das hier, was er da hat? Foreign Perspectives with Oliver Gia. Wer Metal Gear Solid mag, wird den Artikel gerne lesen. Und informiert über das Ganze auch sehr gut und sehr tiefgehend. Ja, positiv, soll man ja auch mal erwähnen. Ich wusste gar nicht, dass WDR jetzt auch Videospiele published. Ja. Aber umso mehr freut es mich, dass wirklich fast 1:1 wortwörtlich die Trigger Warning übersetzt wurde. Da sollte man auch mal drauf achten. Es ist exakt das gleiche Wording. Das ist halt aus irgendeiner Diversity, Equity, Inclusion Fibel rausgeschnitten, ins Deutsche übersetzt worden und vom WDR Diversity Beauftragten drauf. Und von der Amadeo Antonio abgenommen. Ja, wahrscheinlich. Also, ja, was soll man sagen? Und natürlich sei dabei nicht unerwähnt, ja, Trigger Warnings wirken ja, und zwar Trigger Warnings lösen das Trauma aus, vor dem sie waren. Das ist ja mittlerweile wissenschaftlich sehr gut belegt. Ja, also wenn die Leute, die wirklich davon getriggert werden könnten, die werden noch mehr getriggert, wenn es vorher eine Trigger Warning gibt. Ja, denk nicht an einen rosa Elefanten. Oh shit. Jetzt habe ich dran gedacht, kommt er jetzt und so wie der Marshmallow Man und löscht alles Leben aus. Oder küsst er vielleicht eine spanische Nationalspielerin, der Elefant? Ja, küssen ist eigentlich zu viel gesagt, wenn ihr mich fragt. Weil, also es geht um diese Sache mit der Jenny Hermoso. She did not consent. Und Luis Rubiales. Und Jenny Hermoso und Luis Rubiales. Kannst du denn kein Spanisch oder was? Nein. Was auch immer nein auf Spanisch heißt. No. Also das Ganze ging ja wohl so los. Also spanische Frauennationalmannschaft hat ja da diesen Wettbewerb gewonnen. Und er ist der Chef vom spanischen Fußballverband, wenn ich das richtig mich erinnere. Ja. Und ja, die Stimmung war gut, man hat sich gefreut. Und dann, also er hat quasi die ganzen Damen, als sie so vorbeigegangen sind, alle umarmt und auch aus meiner Sicht halt ganz normal umarmt, also wie man sich halt so umarmt. Und es ist ja jetzt auch nicht das so, dass er da irgendwie ein Fremder wäre, den die noch nie gesehen haben oder so, der plötzlich irgendwelche Leute umarmen will oder irgendwas. Und man hat sich halt gefreut und bei dieser Jenny, da hat er halt für den Bruchteil einer Sekunde eigentlich, haben die ihren geschlossenen Mund sozusagen aufeinander gepresst. Und also das einen Kuss zu nennen, ist aus meiner Sicht eigentlich schon fast falsch, wenn man das so sagt, weil das wirklich halt wirklich nur so ein Schnips irgendwie ist. Und ja, und erstmal die ursprüngliche Reaktion von den beiden war halt eben auch, weil sich dann natürlich die üblichen Leute darüber aufgeregt haben, nee, da ist nichts weiter. Und irgendwie ist dann aber diese Jenny dann doch der Meinung gewesen, dass das ja, übergriffig war irgendwie. Nach Rücksprache mit ihren Freundinnen. Ja, also das ist wirklich eine komische Dynamik. Also ich habe wirklich den Voll. Eindruck... Wie muss sich das doch gelohnt haben oder so vielleicht? Hm? Ich habe den Eindruck halt eben, dass wenn die Frau halt oft genug hört von allen so, nee, du bist ein Opfer, das war nicht okay, was da passiert ist, dass sie das dann rückblickend, wo sie halt nicht mehr in dem Moment sind, wo sie irgendwie in Euphorie sind oder so. Mann, als wenn Frauen nicht genauso agieren würden, wenn sie sich freuen und überschwänglich sind oder das so. Das ist ja auch so. Und das Witzige das ist nicht, aber da kommen wir jetzt im nächsten Artikel mit dazu. Aber hier gibt es die Möglichkeit, einen mächtigen Mann abzusägen. Das ist. Außerdem hätte sie auch ihren Kopf zur Seite drehen können, glaube ich. Das war noch möglich. Mit ein bisschen. Ja, und das ist ja gerade die Frage, weil er ja quasi sagt, dass das auch er das nicht einfach so gemacht hätte, sondern er auch quasi um Erlaubnis gebeten hat, sozusagen. Und deswegen ist das jetzt hier diese zweite Sache, die auf Twitter auch nur rumgegangen ist mit oh mein Gott, jetzt wird hier das Opfer zum Täter erklärt und ihr wird also vorgeworfen, sie hätte gelogen. Und da geht es also konkret darum, dass er gesagt hat, dass, und das ist auf diesen Videos übrigens nicht zu sehen, weil ein Schnitt immer drin ist, komischerweise, die so auf Twitter rumgehen. Ich habe zumindest kein Video gesehen, wo das drin vorkam, dass sie ihn auch hochgehoben hat. Und hier in diesem Artikel von der BBC ist nämlich ein Bild drin. Und gucke mal, was wir da sehen. Na, das ist ja, ich sah ähnlich so abgeneigt aus. Ja. Diese Umarmung, wo sie also ganz eindeutig also seine Beine da irgendwo in der Luft rumhängen. Und das ist jetzt halt eben das, wo dieser Verband... Du siehst das falsch, der besteigt sie voll. So der springt sie, aggressiv an. Genau, das ist der Power-Move. Die versucht sie zu verteidigen. Die versucht gerade einen Body-Slam. Deswegen hat sie ihre Arme um ihn gelegt, damit er sich nicht bewegen kann. So muss es gewesen sein. Ja, aber es ist halt eben wirklich wieder faszinierend, wie da alle Leute ihre Mistgabeln rausholen und hier jetzt den Geschlechterkrieg vom Zaun brechen, ne? Anhand von so einer wirklich harmlosen, komplett positiven Sache eigentlich. Die Leute freuen sich da einfach drüber. Und wirklich auch mit diesen anderen Spielerinnen, die er da ja auch so ähnlich umarmt wie sie jetzt, ne, ist alles auch vollkommen okay. Also der packt die da ja nicht irgendwo an, wo man halt Leute nicht anpackt, die man umarmt. Und also ich weiß ja nicht, wie das in Spanien so ist mit dem Küssen. Es gibt ja auch irgendwie Frankreich und so, wo sich die Leute ja auch irgendwie küssen, so rechts, links und so. Nein, die machen das wie die Japaner, einen halben Meter Abstand und verbeugen. Ja. Ah ja. Glaube, sie sind zumindest genauso feministisch verseucht wie bei uns. So, das ist das, was ich darüber weiß. Ja, Spanien scheint ganz schlimm zu sein. Wir haben ja von dem Cucurio da auch schon so einige Sachen gehört. Das ist ja so einer aus der GEMA-Zeit, der diese Comics macht. In Spanien hat generell viele kommunistische Grundströmungen in der Gesellschaft viel stärker verbreitet als hier. Die hatten halt keine DDR. Als wäre es so, dass überall, wo mal Faschisten geherrscht haben, heute irgendwie... Leute überkompensieren, ja. Mhm. Ja, gut, ist ja nicht nur Spanien. Also, es ist ja alle wieder, die sich da drauf stürzen. Wo ich mir auch wieder denke, was wollt ihr denn? Wollt ihr komplette Geschlechterapartheit oder wie? Wo sich die Leute dann nicht miteinander freuen können? Oder was? Vielleicht Weiß ich sollte auch der nicht. Frauenfußballverband nur mit Frauen besetzt sein und der Männerfußballverband Ja, eben, meine ich nur ja. 50% mit Frauen und Männern, Komplett damit es getrennt. gerecht Ich ist. denke aber, die wollen hauptsächlich irgendwie Ärger machen oder so, also davon möglicherweise profitieren. Aber ich habe einfach noch nicht den Ich Schlamm, glaube, dass das sie sind einfach, wie der davon Chris profitieren gesagt hat, müssen. das sind politisch engagierte Freunde irgendwo in dem Umfeld. Ich meine, wir wissen ja auch, dass viele Frauenfußballerinnen halt durchaus auch zur lesbischen Seite neigen. Und da wird es sicher LGBTQIA plus XYZ Aktivisten in deren Umfeld geben, die sagen, wie konntest du das hinnehmen? Der hat dich einfach geküsst, der alte weiße Mann. Der hat dir sein Patriarchat praktisch, dich mit dem Patriarchat penetriert. Und Ja, aus sieht sowas kann zumindest so dann. aus. Also, haben sie sich nicht erklärt, also er hat sich erklärt, sie hat, ach so, genau, sie hat ihre Meinung geändert. Als Ja, falls du dich ein genau. ganz klein bisschen schlecht gefühlt hast. Wir haben hier ein Netzwerk von Medienleuten und allem. Ah, Wir ja. machen den weg, du. Überleg doch mal, du Ja, mochtest zumindest früher ist es ein ihn. Medienskandal und das reicht ja vielleicht schon, wenn die Klickraten steigen und so. Das Ja, es gibt einen Hashtag und alle Welt genau. schlägt darauf ein. Ne? Und das ist so, wie als wäre das alles eindeutig, ne? In die andere Richtung halt. Till Lindemann. Naja, Ja, weiß Rammstein, nicht. Mallorca, Das ist alles so so eine, eine, ja, aber alles, es doch, läuft doch alles so genauso. Beef Es wird Stirrings. vorher auf die Leute eingehauen, bevor überhaupt irgendeine Entscheidung getroffen ist, wie das überhaupt einzuordnen ist. Alle Ja, arbeiten weil mit es ist irgendwelchen, vollkommen, wie du sagst, vollkommen. mit geschnittenem Ist Kram aber und meilenweit natürlich voneinander dann. entfernt. Also sorry, das, was Sie dem Lindemann vorwerfen, ist komplett anders als diese vollkommen harmlose Geschichte hier. Ja, es Da geht ja nur um die bleibt ja auch Motivation mehr dahinter, Mist ne? über, Eben den als Beef zu stören. dass er sich Mädels ausgesucht hat aus der Gruppe Mädels, die offensichtlich auch gerne nah an ihn rankommen wollen. Und solange Ja, das das unter ist nicht so Erwachsenen offensichtlich. Das ist ist ja gerade und die das Frage, ob das so unter. offensichtlich ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Scheint ja Bisher nicht ist so zu alles sein. andere ziemlich in Grund und Boden geklagt worden, zumindest erfolgreich. Ja, aber es ist trotzdem überhaupt nicht zu vergleichen, aus meiner Sicht. Ja, nee, Nee, von wie dem gesagt, ich finde auch nur, dass die was nicht, Motivation so aber von verkommt. der Haben Art, die wie sie keine ist, arbeitet. Aftershow-Partys? Haben die doch bestimmt auch. Diese Geschichte hier hat aus meiner Sicht überhaupt gar keine sexuelle Komponente irgendeiner Art und Weise. Es wird da nur rein projiziert, weil das ist ja ein Typ. Tja, wir Nichts wissen doch, wie anderes als eine Männer sind. Frau. Ja, es ist auch Ja. ein Hetentyp. Also wenn das eine Transfrau gewesen, Transmensch gewesen wäre, wäre das vielleicht nicht so schlimm gewesen. Ja. Wäre, wäre, hätte, Dann hätte. wäre er Ja, eine Frau okay. gewesen, Mama. Hör doch auf. Ja, natürlich. Mich Was ist denn, erinnert diese wenn Geschichte. ein Transmann jetzt die Frau angesprungen hätte, also eine ehemalige Frau? Wie sieht es denn dann aus? Man weiß es nicht genau. Ja, dann wäre es transfeindlich, wenn sie den Kuss nicht haben will. In Anführungsstrichen Wahrscheinlich. Kuss. Transphobisch Transphobisch oder sogar. so. Nicht, also. Ja, ich denke auch mindestens transphob. Ja, also und selbst in diesem Szenario, selbst wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass dieses geschlossener Mund-Ding irgendwie überrumpelt wäre oder so. Ich meine, ja, das ist ein geschlossener Mund. Hätte Irgendwo er die mal Möhren und so versucht, dir Lippen, die da Zunge in sagt den man, Hals zu ja genau, was stecken, ist denn würde ich passiert? Ne? vollkommen Hat sie sich verstehen. angesteckt mit irgendwas oder was ist denn Also, los? Ne? ja, Wo da ist das sagt man Problem in sorry und Wirklichkeit? fertig. Ne? Aber nee, es ist Hm. natürlich, das Hat's zeigt ja mal wehgetan. wieder, wie die Gesellschaft ist. Ne? Wir Fußballverbandsbosse, die wir Männer ja alle sind. Ne? Wir machen halt so Sachen mit unseren Spielerinnen. Der traurige Pepe sagt, genau hierhin kommt man mit Frauenwahlrecht. Das ist natürlich eine zynische Art, das darzustellen, aber ich verstehe, woher du kommst. Ja, der ganze Fall erinnert mich, wie in Amerika die Anwälte, die hinter Rettungswagen hinterherfahren, die Ambulance Chaser, um den Leuten noch am Unfallort zu sagen, hier, du kannst sie verklagen, engagiere mich als dein Anwalt. Und sowas Tja, erinnert mich, solche keine Stories Ahnung. gerade. Gibt es da wirklich Beweise dafür, dass sowas passiert? Oder Ist ist aber schon das eine ziemlich schlechte eher Auftragslage eine damals, Anwalt. Legende? Ja, es ist eine Urban Legend, aber gibt es natürlich alles Mögliche. Findige, geschäftstüchtige Anwälte in Amerika machen das. Aber wie gesagt, es erinnert mich daran. Ja, über alles skandalisieren. Mehr Fördergeld gibt es ja auf jeden Fall. Genau wie hier. Diskriminierung im Weltall. Wunderbar. Genau, und zwar das Department of Justice von Amerika. Ja. verklagt SpaceX. Und zwar, weil die in ihrem Einstellungsverfahren die Leute, wenn sie nicht aus Amerika sind, es gewagt haben, sie nach ihrem Migrationsstatus zu fragen. Und quasi nur Leute einzustellen, die eine dauerhafte Arbeitserlaubnis haben oder eine amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen. Und keine Leute angestellt haben, bei denen das unklar war. Und ja, also ich meine, und das ist ja in Amerika auch so, wenn, ne, da ist ja auch dieses Aufenthaltsrecht an den Arbeitgeber gebunden, in vielen Fällen. Und insofern ist das natürlich ein Kostenfaktor und alles Mögliche. Und halt überhaupt nicht unwichtig, ne? Also, aber das scheint jetzt für das Department of Justice halt ein Grund zu sein, zu sagen, nee, das ist Diskriminierung, ihr dürft sowas nicht fragen. Und geklagt hat jemand mit dem deutschen Namen auch noch darüber. Oder das war irgendwie ein Fall, den sie da irgendwie ausgemacht haben. Aber der ist wohl ein Österreicher und Kanadier von der Staatsbürgerschaft, ja. Ja, schön Refugees anstellen. Ja, vor allem was, ich meine, wie viele guatemaltekischen Raketenspezialisten kommen denn so ins Land? Nur, ich meine. Gut, die guatemaltekischen Raketenspezialisten, die werden ja wahrscheinlich dann bei SpaceX so viel Geld verdienen, dass sie direkt ein H-1B-Visa bekommen und dann brauchen die gar nicht Refugee oder Asylum zu sein, dann sind die, dürfen die da legal arbeiten? Ist das sowieso eine Scheindebatte? Ich hatte das so verstanden, dass sie gesagt haben, okay, es geht hier um eine Stufe über Industriegeheimnissen, bestimmte Sachen, die ausländische Staaten nicht erfahren dürfen, weil wir Regierungs... Ja. Genau, also das, so hatte ich das verstanden, dass sie gesagt haben, deswegen können wir keine ausländischen, deswegen verzichten wir einfach darauf, weil der Prozess zu aufwendig wäre, diesen Sicherheitskriterien Genüge zu tun. Was das Ganze wirklich mit Refugees und Asylum Recipients zu tun hat, erschließt sich mir wirklich nicht, weil wie gesagt, jeder, der bei SpaceX arbeitet, ja, verdient so viel, dass er direkt ein Visum für Amerika bekommt, egal mit welcher Stadt. Einen klaren Status halt. Tja. Und das wurde denen jetzt als illegitime Frage halt ausgelegt, dass sie sowas bei meiner Einstellung nicht fragen dürfen. Der mit dem deutschen Namen hieß aber nicht von Braun, oder? Nee, der ist nicht auf dem... Und das in Österreich aber heißt er irgendwas Doppeltes, Obermeier oder Hohlstädter oder so. Nee, ich habe erst gedacht, es wäre ein Deutscher, aber da stand, es war ein Österreicher. Fabian Hutter. Der Arnold. Fabian Hutter war es. Der Fabian, ach. Ja. Nicht Oberhutter? Den kenne ich jetzt nicht. Hutter, Nippelpinscher. Fabian Saat. Oh, ja. Jetzt geht es um die Abstandsregeln von den Windrädern. Ah nee, das war was anderes. Nicht ganz. Es geht um andere Abstandsregeln. Hier geht es um den alteingesessenen Berliner Schwulenclub Die Busche. Ich habe mal geguckt. Früher, also 1985 ist er gegründet worden. Ich weiß, der Stadtteil steht hier drin. Muss ich dann gleich mal gucken. Das sieht aus, als wäre der im Osten gegründet worden, damals, 85. Ist dann an den Warschauer Platz umgezogen aus Weißensee, genau, das war Osten, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und nun überlegt sich die Betreiberin Carla Palau, ob sie den Laden zumacht. Grund, direkt gegenüber dem Club wird in den nächsten Wochen in einem ehemaligen Hostel ein Flüchtlingsheim für bis zu 650 Menschen eröffnet. Die also Überwerber kommen aus der Türkei, aus Afghanistan und Syrien. Wir wurden erst vor einer Woche über die Eröffnung des Heimes informiert, sagt Frau Palau. Die hat dann an die Stadtregierung praktisch einen Brief geschrieben, einen Hilferuf und hat gesagt, also es wird den Kiez komplett verändern und dass ihre Kundschaft wahrscheinlich halt dann da nicht mehr so sicher sein wird wie sie es bisher war. In den letzten Monaten erhöhte sich die Zahl der Straftaten gegen homosexuelle Personen in Berlin enorm, so Palau in ihrem Brief an Wegner. Die weitaus überwiegende Zahl der Straftäter sind Migranten mit muslimischem Hintergrund. Laut Justizverwaltung werden allerdings keine Daten zur Religionszugehörigkeit der Täter erhoben. Und das finde ich auch schon mal ein Witz. Also, wenn ich eine Religion habe, die offen halt Homosexualität ablehnt und sogar halt mit Strafe bedroht sozusagen, und ich das nicht erhebe als einen Grund für homosexuellenfeindliche Straftaten, ist das für mich schon auf der anderen Seite der Grenze zur Fahrlässigkeit. Das ist SPD-Filz, meiner Meinung nach. Mhm. So haben die das immer gedreht, irgendwie, dass man es nicht sieht, das Problem. Die CDU sagt, das ist eine Katastrophe, dieser Standort. Auch weil sowieso schon kriminalitätsbelastete Orte wie die Warschauer Brücke und der Görlitzer Park in der Nähe sind. Was ich auch, also wie kann man denn da noch so ein Ding hinstellen? Für so viele Leute in der Nähe vom Görlitzer Park. Ich meine, ja, ich weiß, es ist Berlin. Ich soll keine dummen Fragen stellen. Ist okay. Die FDP sagt, ich kann die Ängste nachvollziehen und es ist richtig, das realistische Konfliktpotenzial ehrlich anzusprechen. Es hilft nichts, hier die Augen zu verschließen. Auf der anderen Seite ist es richtig, Flüchtlingseinrichtungen nicht an den Stadtrand zu drängen, sondern in unserer Mitte anzusiedeln. Typisch FDP. Ich hätte gerne den Kuchen, aber ich würde ihn auch gleich essen wollen. Ja. Die SPD sagt, wenn die Geflüchteten etwa durch SozialarbeiterInnen auf ihren neuen Sozialraum vorbereitet werden, entsteht auch kein erhöhtes Konfliktpotenzial. Sag mal, ganz SPD. Bestimmt. Sag mal, SPD, hast du den Verstand verloren? Habe ich dir eigentlich schon mal erklärt, was meine Definition von Wahnsinn ist? Weißt du, wenn du immer wieder das Gleiche versuchst, ja? Maß, Konfliktpotenzial ist nur ein soziales Konstrukt, ja. Und dann kommt die Linksfraktion, die sagt, Geflüchteten muss nicht unterstellt werden, dass sie Safe Spaces stören. Sie müssen erfahren, für welche Personengruppe der Club ist. Dazu ist Aufklärungsarbeit, auch Überzeugungsarbeit notwendig, aber keine Ablehnung. Ja. Also meinen die sowas, was der Ali Udlo jetzt macht mit dem mit dem Flugblatt über das Selbstbestimmungsgesetz. Genau, wo der das Selbstbestimmungsgesetz einfach mal auf Türkisch übersetzt. Ist das Aufklärungsarbeit oder was ist hier gemeint? Guck mal, ich habe eine Stadt, in der eine gewisse Tätergruppe immer mehr Verbrechen gegen eine gewisse Opfergruppe verübt. In vielen Fällen aus religiösem Antrieb. Und die Linke sagt, denen muss nicht unterstellt werden, dass sie Safe Spaces stören. Und wenn der Nächste in seinem Blut liegt in Berlin, sagen die wieder, ja, wir müssen mehr Aufklärungsarbeit und Überzeugungsarbeit machen. Da haben wir noch nicht genug Geld für gehabt. Seht ihr nicht, die Menschen leiden. Das ist doch nur wegen dem Kolonialismus. Und ja, einfach Gewalt rund um den Club verbieten, sagt meine lieben Mitbürger. Genau. Ist doch easy eigentlich, ne? Ein Schwulenhassverbotsschild, auch eine gute Idee, Slick Eufy. Ja, Armlänge, Chrissy, danke. Armlänge, auch ganz wichtig. Die stören den Safe Space nicht, ja. Der Safe Space sind nur gestört durch alle anderen Menschen, die einfach ihr Leben leben wollen. Und irgendwelche Publizisten, die sich an irgendwas stören und ein Buch drüber schreiben. Fäuste verbieten, finde ich auch gut. Ich meine, man kann den Safe Space doch gar nicht stören. Das haben wir doch auch jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz gelernt. Das Hausrecht wird durchgesetzt. Oder nicht? Was sagt denn der Abgeordnete dazu, der LGBT-Abgeordnete? Das steht, glaube ich, als letzter Satz in dem Artikel. Fand ich super. Hat der Lehmann was dazu gesagt? Kommen wir noch dazu, oder? Ich glaube, das stand im letzten Satz im Artikel, was er dazu gesagt hat, irgendwie gar nichts oder so. Nee, dann habe ich es wahrscheinlich in einem anderen Artikel gelesen. Ich hatte irgendwo gelesen, der... Am Freitag lud das Landesamt für Flüchtlinge zum Tag der offenen Tür in das Heim, zeigte den Anwohnern die Räume. Stellen Sie ruhig alle Fragen, hieß es. Als die Sprache auf den Anteil an alleinreisenden Männern kam, hieß es von einer LAF-Mitarbeiterin genervt, ich kann diese Frage nicht mehr hören. Ja. Ja. Dafür alle. Zahlt ihr Steuern. Wir alle, Mädchen, wir alle. Wir alle können sie nicht mehr hören. Wir wollen sie auch nicht mehr stellen. Außerdem war der Vizebürgermeister Oliver Nöll von der Linken dabei. Der hat seine Sätze vom Blatt abgelesen und hat gesagt, niemand flieht ohne Grund. Die hier lebenden Menschen und die bald Ankommenden werden sich aneinander gewöhnen müssen. Ja, niemand flieht ohne Grund und niemand schließt seinen Laden ohne Grund. Und niemand liegt in der Pfütze aus dem eigenen Blut ohne Grund. Wirklich, also... Ja, Augen zu und durch, ne? Müssen wir mit wo gehobelt wird, da fallen Späne, bla bla bla, das ganze Geschwätz. Nur, dass ihr über Menschen redet. Dass ihr sagt, ja, da wird es dann Reibungsverluste oder Reibereien oder irgendeine Reibung wird es da zwischen den Gruppen geben. Das heißt halt, dass Menschen verletzt oder im schlimmsten Fall getötet werden. Für euch sind das halt, ja, nun Konflikte, die man mit irgendwie dummem Geschwätz und Sozialpädagogik aus dem Weg räumen kann. Soziale Härten. So verloren. Soziale Härten finde ich auch immer gut. Ja. Es wird soziale Härten geben. Ne? Da müssen wir uns leider darauf einstellen. Ja, und apropos, niemand macht es ohne Grund. Niemand schreibt auch solche Gutachten hier ohne Grund. Okay. Das ist Transgender Life and Persecution under the Nazi State. Gutachten on the Vollbrecht Case. Also hier hat ein Professor von der Universität Seattle im amerikanischen Bundesstaat Washington an der Westküste hier sich mit Marie-Louise Vollbrecht und dem Vorwurf des hier Leugnens von Nazi-Verbrechen beschäftigt. Und ja, wenn man sich dann anschaut, was diese Person hier so treibt, he, they, writing books on queer and trans histories, Wodka, Wölker, Weimar und NS-Zeitgeschichte, Black Lives Matter, also Kommunismus. Ja, und irgendwelche Publikationen hier. Das ist Professor, ne? Zur Erinnerung. Über lesbische Verfolgung in Nazi-Deutschland, die es nicht gegeben hat. Forscht diese Person hier. Na, also ich erinnere da nochmal an diesen Artikel vom Cicero, langer Artikel, wo sie sich mit diesen ganzen angeblichen Sachen da beschäftigen, die da behauptet werden. Und das ist alles falsch dargestellt, was die Leute da sagen. Also, da werden irgendwelche Vermerke genommen von Leuten, die wegen anderen Sachen eingesperrt wurden, wo dann irgendwie vermerkt wurde, dass die lesbisch sind und wird dann irgendwie drauf geschlossen, dass sie deswegen eingesperrt worden sind, was nicht stimmt. Und damit geht man dann rum und behauptet das dann einfach, weil das halt ja in dieser ganzen Opferhierarchie natürlich ordentlich was bringt. Wenn man Holocaust-Opfer ist, verfolgt von den Nazis, weil sie sind ja alles aufrechte Antifaschisten und es ist geschmacklos ohne Ende. Es ist relativierend, es ist ätzend und ja, wird hier halt betrieben von so Leuten. Ja, er hat natürlich eine verdächtige Bio da sozusagen. Und Trans ist jetzt natürlich auch mit dabei, ne? Also, da hatten wir ja auch dieses Ding vom Bundestag, wo sie da behauptet haben, dass die queeren Opfer nicht richtig gewürdigt werden. Und also Homosexualität ist das Einzige, was sie da für sich genommen verfolgt haben. Und jeder, der was anderes behauptet, der hat keine Ahnung. Oder will das verwässern. Ich habe die Woche ein Video von Metatron gesehen, das ist so ein History-YouTuber, den ich ganz gerne gucke. Und er hat halt einen anderen Channel vorgestellt, wo dann gesagt wurde, ja, der und der in Rom war Mitglied der LGBT-Community. Also, oder nee, es ging um Ritter. Ritter, die in diesen Männerorden, die waren ja auch schwul und das war anerkannt und die waren Mitglieder der LGBTQ-Community. Die Leute drehen komplett am Rad. Die wollen die Geschichte so umschreiben, dass alles passt. Und dazu gehört natürlich auch, dass ihre Mitglieder von den Nazis verfolgt worden sind. Alles wird umgedeutet für die utopistische Gesellschaft, ne? Es hat schon immer eine LGBT-Community gegeben. Die wussten das noch nicht, dass sie eine Community sind und haben sich darüber aber keine Gedanken gemacht, weil sie am Pest zu sterben drohten oder irgendwie irgendwas. Ja, in diesem Cicero-Artikel, da haben die halt auch Beispiele von irgendwelchen Clubs, wo das halt komplett klar war, dass das so Lesbenclubs sind, die man da einfach hat machen lassen. Na, also da kann überhaupt keine Rede davon sein, dass die irgendwie verfolgt geworden sind oder so. Also auf Deutschland sind Bomben gefallen, die haben da ihre Partys gefeiert und die Leute wussten das, also Gestapo und so, die haben da nichts gemacht. Und es ist also wirklich hanebüchen zu behaupten, dass die verfolgt gewesen wären, deswegen stimmt einfach nicht. Das ist echt ätzend, dass es behauptet wird, um da irgendwie was draus zu konstruieren, damit man den Leuten irgendwie vorwerfen kann, sie wären wie die Nazis, wenn sie irgendwelche Scheiße ablehnen, die heutzutage irgendwie verzapfen. Zum Kotzen. Ja, stimmt. Mieser Trick. Ja. Ja, und hier haben wir auch eine Sache mal wieder, Cancel Culture. Alice Cooper ist jetzt nicht woke genug. Poison. Und Ja. eine Kosmetikfirma mit Namen, irgendwas mit Dracula oder so, wie war's? Nee, hier, Vampire Cosmetics hatte gerade erst einen Vertrag mit ihm geschlossen und der hat sich jetzt vollkommen vernünftig geäußert aus meiner Sicht zum Thema Transgender. Er sagt, dass es solche Leute halt gibt, aber dass es wenige sind und dass es ein Trend ist und dass es gefährlich ist, den Leuten das einzureden. Also lauter Dinge, die ein normaler Mensch, der sich dieses Thema halt anguckt, halt dem einleuchten, weil das halt eigentlich offensichtlich ist. Und ja, die Ultrawoken von dieser Vampir-Kosmetik-Geschichte, hier war auch irgendwo so ein promotional Statement von denen: Wir sind queer, wir sind behindert und wir sind stolz, neurodivers, anderes Wort für geisteskrank. Frauen, die rund um die Uhr arbeiten, um euch Kosmetik zu bringen, die besonders verpackt ist, einzigartig verpackt ist. Du sagst, heilige Scheiße, wenn du es siehst. Sagt Karen Holton, Managing Owner of the Company. Karen? Eine Karen, die selber Managing Owner of the Company ist? Muss die sich nicht in Luft auflösen, wenn sie eine Beschwerde hat? Ja, sie spricht mit allen anderen. Weil sie ist selber der Manager. Ja. Glaube ich nicht, dass ihm das groß leid tut. Nö, da steht er drüber. Vor allem, wenn man gerade so einen Vertrag geschlossen hat, ich glaube nicht, dass da irgendwie drin steht, du hast dich außerhalb von deinem Endorsement hier, deiner Werbetätigkeit irgendwie nur in unserem Sinne zu äußern. Bestimmt steht das da nicht drin. Und dann wird er bestimmt auch ordentlich Kasse machen da, ohne irgendwas damit zu tun ja, zu müssen. Das noch. Ja, und ansonsten halt hat er, glaube ich, die besseren Mittel in Amerika, um einen Prozess zu führen. Als die Jungs. Also ich würde ihm das Geld ruhig geben. Sonst wird es richtig teuer. Ja, das ist jetzt das angesprochene Interview. Genau. Jetzt geht es ums Hausrecht. Ich habe gleich gesagt, das ist nicht so einfach. Und in Köln begrüße ich jetzt den Queer-Beauftragten des Bundes, Sven Lehmann, der natürlich immer wieder eingebunden war bei der Entstehung des neuen Gesetzes. Guten Abend, Herr Lehmann. Guten Abend, Frau Mioska. Wir haben gerade die Transfrau im Film gehört, die übrigens auch sagt, dass sie in der Kneipe nicht auf die Damentoilette gehen durfte und stattdessen auf die Behindertentoilette geschickt wurde, da im Gesetz drinsteht, dass im Zweifel eben das Hausrecht gilt in der Kneipe oder wo auch immer. Ja, es ist das mehr Mittelweg. Das klingt eher nach einem Rück als nach einem Fortschritt. Das ist der Mittelweg, den der Hausrecht ausübende da sucht. Ne? Ja, das ist ja auch das, was der Herr Buschmann den Zweiflern vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gesagt hat, dass das Hausrecht am Ende entscheidet, wer wo rein darf. Genau. Also erstmal ist dieser Gesetzentwurf, den heute die Bundesregierung beschlossen hat, ist ein großer Fortschritt, weil eben diese psychiatrischen Zwangsgutachten abgeschafft werden zugunsten von Selbstbestimmung. Was wir gerade eben in dem Beitrag gesehen haben, passiert leider manchmal in Deutschland, nämlich dass transgeschlechtliche Menschen diskriminiert werden. Ja, es gilt das Hausrecht, aber das Hausrecht darf nicht willkürlich ausgeübt werden, sondern immer nur in Verbindung mit dem Diskriminierungsschutz. Das heißt, transgeschlechtliche Frauen sind Frauen. Dann ist es kein Hausrecht mehr, wenn ich das nicht willkürlich ausüben kann. Ganz einfach. Aber das haben wir gleich auch nochmal bei der Frau Angebot von vornherein einschränken. Das kannst du es machen. Du musst das Angebot von vornherein einschränken. Nein. Das Problem ist, dass wir hier Rechtskategorien aufweichen. Dass wir versuchen, in dem Fall hier jetzt zu sagen, dieses Diskriminierungsscheiße bricht irgendwelches Recht, das der Mensch hat in Deutschland. Und das ist einfach falsch, weil wir können uns nicht auf irgendwelche Ausnahmen da für jeden Scheiß einigen. Sondern wir müssen entweder sagen, du hast ein Hausrecht, und das heißt, du bestimmst in deinem Haus, wer was macht, Und du hast halt keins, weil dir noch 48 andere Vorschriften da rein regieren. Aber dann, wofür haben wir dann, wo ist da das Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat, wenn der mir sogar sagen darf, wer bei mir wo einen Haufen machen darf? Wo ist das dann noch? Ja, das was nicht, ist damit wie noch? Gesagt, wenn du dein Angebot an die Allgemeinheit richtest, dann musst du im Prinzip auch die Allgemeinheit reinlassen. Es kann ja sein, dass der Einzelne da irgendwie die Bedingungen nicht erfüllt, dass er irgendwie Dreck mitbringt oder sonst was. Keine Ahnung, wie man das dann. Aber du kannst ja nicht an der Tür stehen und einfach allen Schwarzen sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Guck dir doch die ganzen Schilder an, AfD-Dingen sollen woanders ihr Bier trinken oder irgendwas von den Kneipen. Wenn das möglich ist, warum muss das... Ja, nun, das kann aber doch auch gar nicht durchgesetzt werden, weil man es doch gar nicht erkennt. Ja, das ist halt das Problem an dieser Sache. Es ist meiner Meinung nach auch absichtlich, rechtlich so konstruiert, dass es keine eindeutige Lösung gibt. Spielen wir einfach mal einen Fall durch. Wie soll denn ein Kneipenwirt überhaupt darauf aufmerksam werden, dass eine Person die falsche Toilette benutzt? Da müsste sie ja fragen, sind sie trans oder müsste es auf den Kopf zusagen? Das verstößt gegen das Offenbarungsgebot. Dementsprechend kann man das mit dem Hausrecht nicht rechtfertigen. Und dann könnte man im Hausrecht auch nicht sagen, okay, du musst jetzt diese Toilette benutzen, sondern das Einzige, was der Wirt oder wer auch immer das Hausrecht hat, machen könnte, wäre sagen, okay, bitte verlassen Sie das Gelände. So. Mehr könnte man nicht machen. Und ja, egal in welchem Fall, hinterher hätte die andere Person, selbst wenn das Hausrecht zu Recht ausgeübt wurde und die Person dem Grundstück verwiesen wurde, hätte die Person die Möglichkeit, wegen AGG dagegen nochmal zivilrechtlich zu klagen. Und viele, viele andere Interpretationen gibt es auch. Ja, genau. Deswegen ist es absichtlich eine Situation, die Querulanten in die Hände spielt. Ja. Die Diktatur der Sozialwissenschaft. Also ich habe noch einen anderen Fall konstruiert. Wenn jetzt eine buschikose Frau, also eine etwas männliche, ja, die man nicht so vielleicht nicht so hundertprozentig einfach erkennt, in die Frauenumkleide geht und der Bademeister kommt und sagt, nee, du musst zu den Männern, dann zählt ihr Pass. Und dabei bleibt es, der Pass zählt. Und da kann der Besitzer, glaube ich, nicht viel gegen machen. Wie gesagt, alleine hat der Lehmann schon ganz recht. Multipass. Ja. Alleine dieser Punkt, du gehst nicht in die Umkleide, sondern in die andere Umkleide. Ob das sich mit Hausrecht rechtfertigen lassen, ist sowieso schon gefragt. Wie gesagt, ja, du könntest sagen, sie können jetzt in diese geht, aber, oder du könntest gehen, sagen, ja. Sie gehen jetzt in diese Umkleide oder sie verlassen das Grundstück. Ja. Aber es ist halt wieder die Frage, ob sie dann... Schwierig. Also es wird auf jeden Fall von irgendwelchen Leuten dann hinterher alles, ne, das ist ja auch wieder so dieses Ding, ne, ja, klären halt die Gerichte, ja, weil auch jeder Bock darauf hat, irgendwie sein Alltagsgeschäft dann hinterher nochmal vor Gericht zu klären, nachträglich. Es ist so ähnlich wie mit diesen Leuten, die da Bock drauf haben. Deadnaming oder so, das ist, war doch ursprünglich auch nur für Ämter oder sowas geplant, mittlerweile erstreckt sich das auf die Presse und alle Leute gehen auch davon aus, dass das irgendwie für jeden privat persönlich gilt. Das ist auch so ein bisschen die Frage, wie das dann genau ausgelegt wird. Wir haben ja jetzt auch schon Offenbarungsverbot, aber der große Unterschied ist natürlich, ja, es gilt für irgendwelche Ämter und so und dieses Offenbarungsverbot, das greift ja auch im Moment nur bei Leuten, die diesen ganzen Prozess durchlaufen sind und halt nicht bei jedem, der irgendwie die Hand hebt und sagt, ich bin jetzt eine Frau oder ich bin jetzt ein Mann. Und das ist ja ein großer Unterschied dahinter. Selbstbestimmung, es ist jetzt mehr an Selbstbestimmung. Das ist einfach nur Framing, das ist hier Patriot Act. Es ist eine Fremdbestimmung, ne? Man sagt den anderen, wie sie das zu handhaben haben. Ja. Nach und nach wird die Realität nicht mehr durch das Ansehen der Realität bestimmt, sondern halt durch das, was andere dir sagen. Ja, oder was denn 1984 im Endeffekt. So klischeehaft das klingen mag, aber es sind genau diese Dinge. Wir verändern nicht mehr die Realität, wir verändern nur noch, wie man auf die Realität blickt. Ja, und das mit diesen Toiletten ist, wie ja auch Mammon eigentlich gerade meinte, das ist halt unterschiedlich. Ne? Also die Leute, die halt wirklich durchgehen als das andere Geschlecht, die haben dann weniger Probleme und andere Leute haben halt mehr Probleme damit, aber das ist halt leider so. Was soll man da machen? Es ist nun mal so. Und wir sollten nicht sämtliche Sachen einfach zusammenlegen oder so, weil das ist halt das Empfinden der Leute, dass sie es lieber nicht so haben wollen. Und ich kann mich ja noch erinnern, ich war ja mal hier bei dem Gunda-Werner-Institut von den Grünen, da haben sie es ja so gemacht, dass sie diese All-Gender-Toilette, das war da bei denen die Herrentoilette. Und wer da so sich reingeschlichen hat, das waren auch schon wilde Gestalten, wo ich kurz gedacht habe, okay, aber das ist halt weniger schlimm so, da muss man einfach einsehen. Ja, ich wundere mich aber teilweise auch, wie das erst begrüßt wird von Leuten. Also, das begegnet mir zwar nicht Ja, wir so oft, brauchen aber es halt manchmal nicht. Ich begegnet habe mir mich da das auch noch. mit Deswegen. einer angelegt, wieder über die Woche von der FDP mit so einer Progressiven, die halt auch meinte, sie könnte da irgendwie die Libertären mit nerven, so nach dem Motto, ja, ihr seid für Selbstbestimmung so. Und das mögt er dann wieder nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, Toller hier Trick. die und jene Geschichte halt, eigentlich werden ja die anderen gezwungen, das auch so zu sehen. Und was ist denn eigentlich jetzt? Was ist denn jetzt eigentlich das? Du kannst ja jetzt dein Leben auch leben, so wie du meinst. Du kannst ja ein Kleid anziehen. Kannst ja machen. Bei dir zu Hause kannst du es sowieso machen. Da kann dir überhaupt keiner reinreden. Jo, Das sind ja nur so. diese ganzen Sachen, die da dranhängen, irgendwie vom Staat und so. Und das hat halt seine Gründe. Und auch da ist es ja so, dass es diesen Weg ja gibt. Aber diesen Weg kannst du halt nur beschreiten, wenn es wirklich eine Notwendigkeit ist. Und das wird halt eben festgestellt. Und auch diese Fragen und diese Gutachten, was er da ja auch so darstellt, als wäre das alles komplett aus der Luft gegriffen und unnötig. Also diese Therapeuten, die das machen, die sehen das halt anders. Und wir kennen ja diese Fetischisten, die es da teilweise gibt. Und ja, wie findet man das heraus, ob jemand so einer ist? Da muss man dem halt diese Fragen stellen, die mit Sexualität zu tun haben und wie das ausgelebt wird. Also sorry, wie soll das sonst funktionieren? Das geht nur so. Aber nee, jetzt sagen wir einfach, ja, ist doch egal. Und alle anderen, ja, müssen sich dann danach richten. Es sei denn natürlich, es kritisiert jemand, dann müssen sie sich natürlich nicht danach richten. Das klären einfach die Gerichte, ist doch kein Problem. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hat ja auch jeder Bock drauf. Ist aber überhaupt kein Problem, dein ganzes Leben da irgendwie auf Pause zu stellen und sich dann da irgendwie mit irgendwelchen Arschlöchern da zu beschäftigen, die irgendwie meinen, man wäre jetzt gemein zu ihnen gewesen. Und dann kommt der Staat und verteidigt die dann. Man selber hat überhaupt gar keine Handhabe gegen allen möglichen Scheiß. Und dann kommen die dann mit Privilegien und ihrem ganzen Blödsinn. Jo. Aber gut, ich fahre noch mal ein bisschen weiter ab. Und so ist es auch noch mal im Gesetz festgehalten, dass Hausrecht nicht willkürlich ausgeübt werden darf. Aber warum steht es überhaupt drin? Was befürchtet denn der Gesetzgeber, was eine Transfrau in einer Oh, Damentoilette oder Karen. Sauna anstellen könnte, dass man Stell die das so sich doof oder explizit was? reinschreiben muss ins Gesetz? Ist das nicht ein Generalverdacht? So wird es teilweise von den Betroffenen gelesen und deswegen ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass im Gesetz halt eben auch steht, dass halt eben das Hausrecht nicht willkürlich ausgeübt werden darf. Wir hatten intensive Debatten innerhalb der Bundesregierung und da waren auch Kom Ja, hier die Leute wegcanceln, das können wir alles machen, ne? Auf Zuruf. Wir können jede Scheiße an die Scheune schreiben und uns alle danach richten. Das geht alles. Aber das geht zu weit jetzt an der Stelle, ne? Weil die Betroffenen, die haben jetzt Angst. Ich könnte mich über das ganze Scheiß so aufregen. Da habe ich gar nicht davon gelesen, ey. Wenn die das verstehen, so verstehen, wie sie es verstehen, dann ist ja okay. Aber wenn sie es gelesen haben, heißt es noch nicht, dass sie es so verstehen. Meine Güte, was für ein dummes Gequatsche. Das Sorry. hat der Jargon. Die Uff. Leute werden als Ja, erstes ja. Es ist aber gelesen, hochgradig lesen falsch, das weißt dann. du? Ah. Achtung, Kompromisse? Breaking News. Frau Baerbock hat sich zum Fußballskandal geäußert. Man muss Oh. sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst. Das ist so von der Parodie, Alter, oder? alter fucking Schwede, das ist eine Presseschlagzeile. Unfassbar. Alter Schwede, alter Aber nicht vom Kanal Baerbock-Parodien Nein, hier. nein, nein. Also es sei denn, der Spiegel ist auf Baerbock Press reingefallen. Oh Gott. Notwendig. Und es war vor allem dem Bundesjustizminister wichtig, dort auch sozusagen nochmal deutlich zu machen, dass man sich eben nicht einklagen darf, beispielsweise in ein Fitnessstudio oder ähnliches. Aber ganz, ganz wichtig ist, Hausrecht darf nicht willkürlich ausgeübt werden. Und ob man das auch noch besser im Gesetz formulieren kann und klarer, das wird jetzt die Debatte im Bundestag zeigen. Da bin ich gespannt. Und ich persönlich kann mir da auch noch Veränderungen vorstellen. Oh, Entschuldigung. Man muss sich das vorstellen, wie die den geküsst hat. Da wäre die Hölle los gewesen. Beziehungsweise, das ist einfach unvorstellbar und sagt damit alles. Auch über diejenigen, die das jetzt als irgendwie normal hinstellen wollen. Alter Schwede. Ey, die ist doch in der Umkleide rumgelaufen. Es gibt doch Alter diese Bilder, wo die da Schwede. alle stehen mit nacktem Oberkörper und sie da rumläuft. Ja, deswegen habe ich gefragt, ob das die Parodie war. Weil eigentlich war es ja auch so. Das ist ja im Endeffekt ja auch schlimmer als das, was die da jetzt gemacht haben. Ja, genau, ist seine Umkleide umgelaufen. Da waren nicht alle schon oberkörperfrei. Aber die Merkel war bestimmt ganz wuschig, ey. Das weiß ich nicht, aber. Das ist nur eine Spekulation, ja. Stimmt natürlich. Also außerdem, also ich meine, die ist ja jetzt nicht sportlich genug, um irgendwen hochzuheben. Also. Den Lahmen, aber beim Lahmen. Okay, beim Lahmen. Da gab ja immer den Littbarski, konnte auch jeder hochheben. Die kleinen Leute. Ja, ey, es gibt hinten eine Vergleiche und dann gibt es sowas. Also. Ja, und das Ausrecht. Da wäre die Hölle los gewesen. Es gibt natürlich auch Kritik von der anderen Seite. Viele beklagen, dass die Möglichkeit, schon ab einem Alter von 14 Jahren den Geschlechtseintrag ändern zu können, zu früh sei. Für eine Entscheidung einer solchen Tragweite, da seien Jugendliche. Ja, eigentlich ist das ja noch sogar noch schlimmer, diese Geschichte. Und zwar, die Eltern können das ja quasi sofort machen. Also du kannst jetzt losgehen und für dein Kind entscheiden, dass das jetzt ein Mädchen ist oder ein Junge, wenn es eigentlich das andere ist. Weil das schwingt da ja jetzt auch mit bei der Geschichte. Die Kinder können das nicht entscheiden, aber in Wahrheit sollte das niemand entscheiden dürfen. Also wenn die noch nicht volljährig sind. Das sollte überhaupt nicht gehen. Ja, dass die Eltern das einfach so über den Kopf der Kinder hinweg machen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Ja, und diese Scheiße, das kennen wir doch. Münchhausen bei Proxy und diese ganze Kacke. Voll. Mit einem Transkind ist es wie mit einer veganen Katze. Jeder weiß, wer dahinter steckt, hat Konfuzius dazu gesagt. Jugendliche in der Pubertät und noch nicht reif. Das ist ja jetzt schon so. Also schon jetzt gibt es die Möglichkeit, auch für Jugendliche beispielsweise ihren Geschlechtseintrag zu korrigieren und dann eben auch den korrekten Geschlechtseintrag und Vornamen zu bekommen. Aber das ist jetzt verbunden mit entwürdigenden psychiatrischen Zwangsgutachten. Und dann muss ein Gericht darüber entscheiden, ob die Menschen... Ja, besser als die... Ihre Frage, ne? Besser als die unfruchtbar machenden Pubertätsblocker, die Knochenwachstum hemmen und alle möglichen Dinge... Oder das Abschneiden von irgendwelchen Brüsten und so, wo es genug Leute gibt, die sich da hinterher drüber ärgern, dass sie den Scheiß gemacht haben. Tja, und ihr müsst euch vorstellen, diese entmenschlichenden Zwangsgutachten, ne, da werden die Leute quasi in so eine Holzapparatur eingeklemmt und dann werden die erstmal begutachtet. So muss man sich das vorstellen. Es ist ja... Ja, ja, wahrscheinlich sind die nur von denen sozialphobisch oder so. Es tut denen ganz gut, mal mit dem Arzt zusammenzutreffen. Ich war ja durch meine Depression eine längere Zeit arbeitslos. Und als es dann darum ging, ob ich eine Umschulung machen darf, musste ich zum Psychiater des Arbeitsamts und da mich begutachten lassen. Warum muss das jemand, der eine Umschulung haben will, Herr Lehmann? Aber für jemand anderen ist das völlig unzumutbar. Ich verstehe es nicht ganz gerade. Ja, dein Geschlecht kannst du selbst aussuchen. Deine Berufung ist doch quasi deine Berufung. Deswegen heißt es doch Berufung. Nee, es ging einzig und allein darum zu klären, ob ich halt schlau genug bin, das zu machen. So ungefähr. Also ich musste einen Intelligenztest machen und ein paar Fragen beantworten und so ein Unsinn. Aber ja, warum musste ich das machen, Herr Lehmann, wenn das doch so entwürdigend ist? Die Person sein dürfen, die sie sind. Und künftig wird das anders möglich sein, eben ohne Begutachtungspflicht. Und die Sorgeberechtigten müssen zustimmen. Und wenn sie das nicht tun, kann ein Familiengericht entscheiden. Aber ich erlebe überall, wo ich auch mit transgeschlechtlichen jungen Menschen spreche, dass sie sehr genau wissen, wer sie sind. Und was auch ganz wichtig ist, das Gesetz regelt ja nur den Eintrag. Alter, was redest du da für einen Unsinn? Ich rede mit Jugendlichen, die wissen ganz genau, wer sie sind. Ich dachte, das Argument ist, dass sie diese Dysphorie haben und nicht genau wissen, was sie sind und deswegen überhaupt da drauf kommen. Also, ja, aber auch überhaupt, ich meine, hast du schon mal mit 12- bis 15-Jährigen zu tun gehabt? Da ist heute Harry Potter, morgen ist Anime, übermorgen ist das ist jetzt wieder ja, doof. Ja, nicht nur das wenn Kinder, sie genau wissen, was sie sind, dann sind sie entweder männlich oder weiblich und wollen sich dahin transistieren. Das ist doch auch so ein Punkt, dass es irgendwie diese drittgeschlechtliche Lüge damit rum. Nicht binär machen wir doch jetzt auch. Ja, nicht binär kann man sich auch transistieren. Das soll ja auch für Leute gelten, die sich nur zeitweise für andersgeschlechtlich halten. Das ist auch ein lustiger Vorgang. Stelle ich mir so vor. Ja, ist da jetzt ein Jahr Sperrpflicht, danach kannst du es wieder ändern. Ja, aber es gilt eben auch für Leute, die sich nur zeitweise als Frau fühlen oder als Mann. Personenstand, also in den Ausweisdokumenten. Die Frage von körperlichen Angleichungen, wie zum Beispiel Hormonen, das wird in diesem Gesetz explizit nicht geregelt. Das entscheiden Ärzte. Ja, das ist dann die logische Folge daraus. Und ich wette ja auch darauf, dass es folgend auch dieses Ding, dass es dann vor das Verfassungsgericht kommt mit einer Klage. Der Staat muss doch sicherstellen, dass ich auch meinen Körper an mein Geschlecht angleichen kann, was ich mir ja habe eintragen lassen. Ja, wer Das schon wird einen auf Pass stehen hat, jeden der kann Fall auch das kommen. andere natürlich Das wird auf beanspruchen. Das jeden war Fall kommen. Das ist und so ja, sicher wie das ist das ja auch Amen in der Kirche. so der Gag dabei, dass man man sich die hat auch Sachen dann überhaupt hochziehen kann. nicht darauf geachtet, was denn der Rest der Welt macht, ne? Ich meine, es gibt ja jetzt genug Länder wie Großbritannien und Schweden, die Deutschland. Sachen, Deutschland soll ja. gucken, was andere Länder tun. Hallo, wir sind die einzig Wahren. Ja, früher Ja, guckte und man ja gerne mal nach komischerweise da in Schweden diesen rüber. ganzen demokratischen und überhaupt nicht horrormäßigen Ländern wie Schweden oder Großbritannien hat man erkannt, dass das keine gute Idee ist, die Kinder so mit diesen Operationen zu traktieren und Ärzte entscheiden zu lassen, was gut für die Kinder ist. Ich meine, ihr habt gerade Corona hinter euch gebracht und wir sollen schon wieder irgendwelche Ärzte entscheiden lassen, was für uns gut ist. Müssen wir uns dann wieder eine Windel umbinden und uns spritzen lassen? Oh Sind Gott, Ärzte zusammen mit den Menschen, die es betrifft. Aber viele sagen, die jungen Leute können das eben noch nicht beurteilen. Alice Schwarzer spricht sogar von einer Mode, das Geschlecht zu wechseln, also sozusagen von einem Trend, wonach sich alle die, die nach ihrer Identität suchen, mal eben trans nennen dürfen. Wie ernst nehmen Sie denn die Sorgen? Ja, das sehen zum Glück alle frauenpolitischen Organisationen anders, beispielsweise der Deutsche Frauenrat, die Frauenhorstkoordinierung, der Deutsche Juristinnenbund. Gelogen. Fucking Ja, die gelogen. Zivilgesellschaft, Ja, ne? eben, also die, die er Jo. aufzählt, die sehen das schon anders. Und das sind dann alle, die Ja. er kennt, weil das sind nämlich Aber er hat halt lustigerweise die, alle gesagt und das ist einfach ja, eine das sind Unverschämtheit. alle, die Geld vom Familienministerium bekommen, sind das. In Ja, der das sind Ne? die Die hängen alle vertrauenswürdigen zivilgesellschaftlichen Akteure. an der Zitze vom Familienministerium. Übrigens auch die kirchlichen Verbände, die sehr deutlich gemacht haben, dass es hier um die Würde des Menschen geht. Und die Würde des Menschen bedeutet eben auch, dass der Staat die Menschen so respektiert. Dass die Menschen nicht mehr so sind, wie Gott sie gemacht hat. Ja. Es ist Zeit zu sagen, Gott ist queer. Denkt Ja. dran, denkt dran, Ja, was das für ist eine ganz Kirche er wichtig für die meint. Kirchen, dass die Schöpfung Gottes falsch ist und die selbst bestimmen sollen. Na, das ist im Sinne der Kirche. Und das sage ich als Atheist, sagt das. Meine Güte, ey, wo seid ihr falsch abgebogen? Kann doch echt nicht sein. Respektiert, wie sie sind und eben nicht in Schubladen presst. Und deswegen freue ich mich da sehr, dass es gerade eben aus der Fachverbändelandschaft und auch aus den Frauenorganisationen eine so große Zustimmung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung gibt. Oh Das, nein, mein der Geschlecht ist eine allerdings sehr Schublade. wild diskutiert wird. Dieses Gesetz betrifft ja interessanterweise nur eine Minderheit, wird aber in der Öffentlichkeit sehr aufgeregt teils diskutiert. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nennt es beispielsweise ein Ideologiegesetz der Arroganzampel. Gleichzeitig wurde das Haus des Justizministers beschmiert mit dem Vorwurf, er sei transfeindlich. Warum ist Arrogant ist das auch, wenn ich mich hinstelle und sage, Transfrauen sind Frauen. Das ist Or arrogant. else. Und Inzwischen dieses muss von man ja oben sagen, mit herab dem und Gesetz. ja, die behaupten, das wäre ein Trend und tralala und Turf und Scheißerhaufen und weiß ich nicht was alles. Das ist Arroganz. Das ist perfekt beschrieben als Arroganz. Dieses Thema so aufgeladen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich Weil auch es nicht Affenkacke beantworten kann, weil ist, es betrifft in ehrlich der Tat gesagt. eine wirklich kleine Gruppe in der Gesellschaft. Ja, weil es alles berührt. Weil es die, wie du sagst, Menschenwürde berührt. Aber nicht so, wie du denkst. Sondern so, dass man die Entwicklung der Leute passieren lässt. Und dann nicht probiert, da einzugreifen und die Leute da drin zu bestärken, dass sie falsch sind. Das ist nämlich die Gefahr für die Menschenwürde. Und das hat sich ja auch gezeigt, wie das schieflaufen kann in dieser Tavistock-Klinik und an allen möglichen Orten. mit so Arroganten, die da ihren ideologischen Faden runterspulen aus Prinzip und keine Rücksicht darauf nehmen, was irgendwie vor ihren Augen passiert. Gesellschaft. Wir haben aktuell, gehen wir von 3.000 bis 4.000 Verfahren überhaupt im Jahr aus in Deutschland, also wirklich eine Minderheit, und die Mehrheit der Gesellschaft betrifft dieses Gesetz ja gar nicht, und ich kann mir das nur so erklären, dass es auch wirklich international, auch in Ländern... Das betrifft die ja gar nicht. Die Frauen müssten halt nur jetzt ihre Saunen und ihre Duschen mit den Teilen, betrifft die ja gar nicht. Was? Ja, ich meine, wir hatten doch jetzt schon den Typen, Arroganz, der da mit irgendwelchen geklauten Ausweisen rumgerannt ist und sich alle möglichen Identitäten geholt hat und so. Und das soll jetzt nicht noch weiter passieren, oder wie? Mit diesem Selbstbestimmungsgesetz? Nein, das ist verboten seitdem. Also wie Kriminalität und Schutzwaffen. Ja, wahrscheinlich. Oder so Leute wie der Udo Vetter, die halt solche Sexualstraftäter da anwaltlich verteidigen. Der halt ganz klar sagt, dass seine Klienten sowas ausnutzen werden. Das gibt's alles nicht, oder wie? Vollkommen unbegründete Angst von dem. Der hat keine Ahnung, wovon er redet, oder was? Dann, die schon länger Selbstbestimmungsgesetze haben, auch immer wieder auch transfeindliche Kampagnen gab, weil den Menschen nicht zugestanden wird, selber zu entscheiden über Körper, über Geschlecht und über ihr Leben. Und das ist aber auch der Kern von Demokratie und von Grund- und Menschenrechten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass diese Bundesregierung jetzt nach über... Demokratie, das ist keine Demokratie, Sven. Wir entscheiden nicht per Mehrheitsbeschluss, welches Geschlecht jemand hat. Auch wenn du dir das noch so vorstellst, ist das alles nur das Resultat von irgendwelcher Macht, Hierarchie und irgendwelchen Quatsch ist. Über 40 Jahren als erste Bundesregierung überhaupt den Willen zeigt, dieses Transsexuellengesetz, was wirklich veraltet ist, auch abzuschaffen. So beurteilt es der Queerbeauftragte veraltet. Des Bundes, Finn Lehmann. Auch so ein geiles ja. Wort, das ist einfach wirklich veraltet. Es ist wirklich einfach veraltet. Veraltet ist das. Es ist wirklich, wirklich veraltet. Ja, dass die allgemeine Gesellschaft überhaupt verstanden hat, was das Wort queer ungefähr so bedeuten soll, dass das so im Sprachgebrauch angekommen ist, das finde ich schon erstaunlich. Ne? Und alle lehnen es ab im Prinzip, ne? Oder jedenfalls die meisten. Wie gesagt, manche sind ja echt so Befürworter, ne? Bekannt haben erzählt, dass sie das toll fand, dass an der Schule ihrer Kinder die Toiletten abgeschafft wurden. Also alle für ein, alle für alle, okay, sozusagen, nur noch, jo. Ja, super. Ja. Ist mir nichts mehr eingefallen. Ja, und hier haben wir Anna Schneider, die sich vor allen Dingen über die FDP halt wundert. Eben genau aus dieser Sache, dass das halt dieses Privates ist politisch und so ein Kram halt ja mit der Freiheit nichts Gutes anstellt. Was wollte ich noch vorlesen da draus? Mhm. Ja, dass die Frauen sich das so gefallen lassen, ne? Ja, genau, sie hat ja auch noch diese auch Geschichte mit J.K. Rowling nochmal, ne? Das Zitat von ihr halt eben, dass sie halt scherzhaft über gesagt hat, menstruierende Personen, da hatten wir noch einen Namen dafür. Na, das ist ja ein Riesensünde. Na, das ist schlimmer als Hitler quasi. Es ist zwar schade, wenn sich Menschen eher Gedanken darüber machen, in welche Schublade sie am besten passen, als einfach zu sein, wer sie sind. Aber auch das ist in einer freien Gesellschaft freilich jedem selbst überlassen. Das Problem ist viel eher, dass mit der fortschreitenden Politisierung jedes Lebensbereichs die Zitadelle der Freiheit verloren geht, die Privatheit. Alles muss raus, genau wie bei Kleinkindern. Und oft ist es auch genauso unappetitlich, schreibt sie hier. Ja. Dabei lässt sich das offensive Ausleben des Inneren selbst natürlich unter Leben und Leben lassen verbuchen. Doch hier endet die Debatte nur selten. Anspruchsdenken hat Konjunktur, erwartet wird allzu oft und immer öfter nicht nur Toleranz und Akzeptanz, sondern aktive Förderung. Und zwar am allerliebsten durch den Staat. Ja. Das ist ja gerade die Sache, ne? Menschenrechte, Menschenrechte, Menschenrechte, Menschenrechte. Aber dass diese sämtliche anderen Leute diese Menschenrechte dann den Leuten dann zugestehen müssen, das wird dann wieder nicht erwähnt und das ist dann wieder egal oder wie, oder gibt es nicht, oder das ist eine Verschwörungstheorie oder so, dass sich alle Leute dann danach richten müssen. Ja, ist halt ein Trick wie Verbraucherrechte für Zensur. Ja. Das wird ja auch von der EU jetzt ein neues Gesetz, das wird vorgeschoben, Verbraucherschutz. Verbraucher müssen geschützt werden. Vielleicht läuft es ja dann auf sowas wie lizenzierte Medien hinaus oder so. Aber es ist ja nur ein Vorwand, ein Trick. Es ist ein eigentümlich narzisstisches Verständnis von Freiheit, wenn jede Regel die Rücksichtnahme auf andere, jedes Gesetz, das mit Blick auf das Gemeinwohl mir individuell etwas abverlangt, jede Norm, die zum Schutz von Personen oder Institutionen oder der Natur erlassen wird, kategorisch abgelehnt und als mutmaßliche Repression umgedeutet wird. Jede Achtung vor anderen, jede Selbstbeschränkung, jedes Einhegen von eigenen Ansprüchen wird da schon mit infantilem Geplärre als Zumutung behauptet. Man könnte es für einen populistischen Kinderzirkus halten, was da gerade aufgeführt wird, wenn es nicht so gefährlich wäre, in der Absage an demokratische Verbindlichkeit und Solidarität. Ja, jetzt könnt ihr raten, ist das von Caroline Ehmke, der vielbehängten Poetikerin, oder ist es aus dem Neuen Deutschland von 1982? Ja, ziert euch nicht so, wenn wir euch was verbieten, ist es doch nur für das Gute. Ja, wir Und wenn schützen ja ihr, nur die Institutionen, ne? Die sind wichtiger als genau, wir. und der Planet und die Rechte der anderen, hört doch auf, euch so wichtig zu nehmen. Ihr könnt doch im Kollektiv aufgehen, das ist doch viel einfacher. Danke, Frau Ehmke, dass Sie uns mal wieder gezeigt haben, dass Sie im Elfenbeinturm leben. Hunderte von, Hunderttausende von Kilometern weit weg von der Realität der Menschen in Deutschland. Ich habe heute in irgendeinem Video wie heißt sie denn immer, die Professor X, diesen Enz-Schrift, Lahn-Hornscheid. Dylan Horns hat gesehen, wie sie ein Eis geleckt hat, und dabei hat Anna Jeterme abgespielt. Das habe ich mich vielleicht kaputt gedacht. Mit sowas verbringst du deine Zeit. Das war ein gutes Satire-Video. Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Ens Eis, Ens. Oh, Jeterme. Ja, hier haben wir die ungesunde Freiheit, Fragezeichen. Belehrt uns hier der Monitor, um Kinder zu schützen. Und das ist euch so wichtig, ne? Kinderschutz geht euch über alles. Kinder zu schützen, so ein Gesetz, Werbung für besonders ungesunde Lebensmittel einschränken. Wer das unter anderem richtig findet, 61 Organisationen, Sternchen. Sternchen bedeutet in einem offenen Brief an die FDP. Ja, geil. AOK, Bundesverband Arbeiterwohlfahrt, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen. Bundesärztekammer, Deutsches Diabetesstiftung, Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Deutsches Kinderhilfswerk, Verbraucherzentraler Bundesverband. Wer dagegen ist, in der Ampel, Freie Demokraten und Big Und Chips und Big Chips und Big Big Snickers. Mars oder so, ja, das Deep Snickers. Fried Mars Bar. Wahrscheinlich. Ja, die ungesunde Eine Begründung Freiheit. dafür? Ach so. Ungesunde Freiheit. Ja, ich meine, wir haben jede Menge Lebensmittel, die zu viel Zucker enthalten, die dick machen, die krank machen und all diese Sachen. Aber auf der einen Seite gleichzeitig soll Lizzo irgendwie ein Schönheitsideal sein, und dann entstehen doch gar keine neuen Lizzos mehr. Wenn wir das verbieten. Wenn die nicht als Kinder irgendwie Werbung für Chio-Chips und Marsriegel sehen. Ist das nicht auch so eine Art Genozid dann? Ich meine, wir hatten doch schon diesen Unsinn, dass sie gesagt Ja, haben, wenn man halt den also. Leuten irgendwie hilft und sie dann wieder vom Blinden zum Ja, ich sag Sehen nur bringt, dann. Republika. Ja, es war auf Ja. der Republika, aber mit Dickheit hatten wir es auch schon, ja. Tja. Und hier haben wir das Carbon Carbon Literacy Literacy Training. Training. Das ist das neue, das neue Ding, wo man den Leuten probiert, die eine reine Meinung beizubringen, von der es nicht abzuweichen geht. gilt. Also sowas wie hier das Unconscious Bias Training lernt man hier jetzt die Nachhaltigkeit. Und natürlich nur nach der aktuellen Leseart, die ja die Wissenschaft darstellt und der Weisheit letzter Schluss. Und ja, im Endeffekt, dass man in irgendwelchen Institutionen und ESG-mäßigen Firmen sich jetzt so ein Zertifikat quasi holen kann, dass die Leute carbon literate sind, also geschult in Carbon Document und ja. Mann, das ist ja was ganz Neues. Das hört sich nach einer unbequemen Wahrheit an. Und die Free Speech Union sieht halt eben die Redefreiheit gefährdet dadurch, dass man ja halt daneben nichts mehr zulässt und das so probiert, den überzustülpen. Halt wie das Unconscious Bias Training. Ja, und hier haben wir meiner Meinung nach den nächsten Fall, wo halt versucht wird, ja, unsere Rechtsordnung aufzuweichen, um Partikularinteressen von, in diesem Fall der letzten Generation und den ganzen anderen Apokalyptikern durchzusetzen. Es geht wieder mal um Frau Hinrichs, die hat ja jetzt ein erneutes Verfahren am Amtsgericht Berlin-Tiergarten von demselben Richter, der sie wegen einer ähnlichen Aktion bereits verurteilt hat. Das Verfahren wurde nach einigen Stunden Verhandlung ausgesetzt, weil das Gericht Beweisanträgen von Hinrichs Verteidigung stattgab. Diese sollen nachweisen, dass die 26-Jährige aus Gewissensnot handele und nicht aus verwerflichen Gründen. Einen neuen Termin gebe es noch nicht, sagt eine Gerichtssprecherin. Und ja, wer wird das jetzt natürlich durchsetzen, dass die Leute alle nur noch aus Gewissensnot handeln und dass man ihnen deswegen eigentlich nichts tun kann, das wird ein schöner Freifahrtschein. Ich weiß nicht, wie lange wir das ja, aber hallo, als Gesellschaft irgendwie spielen können, ohne halt. Aber natürlich nur dabei, ne? Bei allen anderen Dingen kannst du dich nicht drauf berufen. Und dann kommt, und weiter oben kommt ein Foto von mir, das hat so diese uncanny semblance mit anderen Figuren aus der Geschichte, wo ich echt nach und nach irgendwie. Ja, aber hier, finde ich, sieht es wieder extrem aus. Also, ja, ich sag das jetzt mal nicht, was ich denke. Wer in den 80ern groß geworden ist, versteht, was ich meine, glaube ich. Der Richter sagt lustigerweise, nach dem damaligen Urteil, 600 Euro Geldstrafe, hätten ihn Forderungen nach schärferen Strafen erreicht. 5 Jahre Arbeitslager war noch harmlos, so gab er den Kommentar wieder. Oh. So sie hingerichtet werden, oder wie? Und sie sagt halt, ich hoffe, dass der Richter all diese Aspekte, nämlich die sie hofft, dass der zu ihren Gunsten entscheidet, die Klimakrise habe sich zuletzt noch verschärft. Habt ihr das mitgekriegt irgendwie? Zuletzt, ja, seitdem sie vor Gericht zuletzt, steht, hat sie sich verschärft, ja. Hat die sich verschärft? Ich dachte, das ist ein Modell, also so ein Rechenmodell praktisch. Also wie hat die sich verschärft? Habt ihr dann neue Faktoren eingetragen, ja, in die Excel-Tabelle. Ja, und sie hofft, dass er all diese Aspekte in seine Entscheidung einbezieht und dann zu dem Ergebnis kommt, dass mein Verhalten gerechtfertigt ist. Und da wären wir dann halt am Ende der Fahnenstange. Wenn wir jetzt sagen, okay, das Verhalten von diesen Leuten ist absolut gerechtfertigt, weil es kommt das große Taschentuch und will uns aufschnupfen oder der Marshmallow-Mann oder irgendwas. Ja. Kann ich dann auch einfach sagen, ich glaube fest daran, dass uns bald ein Asteroid treffen wird und deswegen muss ich jeden Tag meines Lebens propellernd durch die Straße laufen, nackt, um den Asteroiden abzuhalten. Du musst erstmal 99% aller Wissenschaftler in einer Bubble davon überzeugen. Dann. Ja, aber ich meine, es sagt doch jeder Wissenschaftler, dass uns Asteroiden treffen können. Ja, aber ich meine, es ist doch bei diesen ganzen Ideologen auch so, dass immer die Welt gerettet wird. Also, das ist ja nicht das einzige Ding. Und dann irgendwelche fundamental Religiösen dürfen uns dann vom Satan retten und dabei alles tun, oder wie? Ja, da gibt es ja aus Dänemark die Neuigkeit, dass dort das Koranverbrennen verboten wird, und zwar mit der expliziten Begründung, dass es zu Unsicherheiten für dänische Mitbürger im In- und Ausland führt. Das ist ja nichts anderes. Ne? Okay, ihr regt euch auf, wenn wir euer heiliges Buch anzünden, okay, damit ihr uns nicht umbringt, verbieten wir das jetzt. Und genauso ist es hier, okay, ihr regt euch auf, weil das Ende der Welt kommt, und deswegen verurteilen wir euch jetzt nicht. Ja, kann sich jeder was ausdenken, um den Rest der Gesellschaft zu erpressen, wenn er nur genug irgendwie kritische Masse hat. Genau, Nora sagte, ich begründe dann einfach die Critical Asteroid Studies und dann kann ich mir selber die Belege schreiben. Tja, ja. Ja, die ganze Sache mit der letzten Generation ist ja von Anfang an ein Multikanal-Aktivismus gewesen, haben die ja gesagt, die wollen nicht nur die Aktionen starten auf den Straßen, die mediale Begleitung findet statt, es soll im Privatleben Lobbyismus am Küchentisch quasi gemacht werden und mit Ansage, die Behörden sollen überfordert werden. Einerseits die Polizeibehörden vor Ort, allerdings auch die Gerichte. Und es wurde halt gesagt, so, der Aktivismus hört quasi nicht auf, wenn man vor Gericht steht, sondern da geht es weiter. Das ist alles Teil der Strategie. Und in diese Kerbe schlägt halt auch das Verhalten von dem Herrn Arne Semsrott, übrigens der Bruder vom Nico Semsrott, falls ihr den kennt. Ne? Der hat jetzt einfach mal mit Ansage Recht gebrochen und gesagt, so ja, ich veröffentliche jetzt drei Sachen. Ich weiß, das sollte ich eigentlich nicht machen, aber ich bin der Ansicht nach, dass in diesem Fall das gerechtfertigt ist und freier Journalismus, sagt er damit. Ne? Hier wird auf einmal die Freiheit gefordert. Wunderbar. Worum geht's? Es geht um drei Sachen. Momentchen. Also im Mai wurden Wohnungen von 7 Aktivisten der letzten Generation durchsucht. Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahmen waren die nun veröffentlichten Beschlüsse. In den veröffentlichten Beschlüssen begründet das Gericht, warum von der Aktivistengruppierung eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ausgeht. Die Dokumente enthalten die Anordnung verschiedener Ermittlungsmaßnahmen. Einerseits die Telekommunikationsüberwachung, die Hausdurchsuchung und die Beschlagnahme der Domain letztegeneration.de. Ja, diese Dokumente liegen verschiedenen Journalisten vor, die dürfen nur nicht zitieren daraus, sie können sinngemäß darüber berichten, aber laut § 353d Strafgesetzbuch wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens, eines Bußgeldverfahrens oder eines Disziplinarverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen im Wortlaut öffentlich mitteilt, bevor sie in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist. Warum wird das gemacht? Das ist Teil des Rechtsstaates, dass eben so Sachen wie mediale Vorverurteilungen oder Beeinflussung von an Prozess beteiligten Personen, Zeugen, Anwälte, Richter, ausgeschlossen werden kann durch solche Sachen. Aber das ist natürlich ein harter Einschnitt in die Meinungsfreiheit und in die Pressefreiheit, sagt Semsrott. Ob es eine Anzeige gibt, kann ich nicht beeinflussen. Ich bin aber überzeugt, dass spätestens Gerichte auch zu dem Schluss kommen würden, dass der Paragraf verfassungswidrig ist. Also der, wie ich es eingangs gesagt habe, die Strategie von der letzten Generation hat verschiedene Ebenen. Und ich würde sagen, dieser Herr ist jetzt halt auch Teil einer Ebene. Er versucht halt quasi durchzudrücken, dass entweder das Recht nicht geahndet wird oder das Recht aufgeweicht werden kann. Ich gehe mal davon aus, dass er da sich auch sicher sein kann, dass der gesamte Gerichtsprozess, der dem Herrn dann vielleicht bevorsteht, durch die verschiedenen Instanzen dann halt auch von der letzten Generation schön finanziert werden kann. Und das ist, wie wir es vorhin bei dem vorigen Fall auch schon hatten, es ist halt eine Schleichenerosion mit Ansage des Rechtssystems. Das ist alles eine aktivistische Strategie. Es ist ziemlich transparent. Ne, und ich will jetzt kein Whataboutism betreiben. Ne, andere Leute nutzen natürlich das Rechtssystem auch zu ihrem Vorteil aus, aber diese Untergrabung, die hier mit Ansage öffentlich gemacht wird und dann auch noch als Monstranz vor sich hergetragen wird, wie gut man doch ist, dass man das überhaupt macht. Ja, beruft sich hier auf die Pressefreiheit. Er hätte sich vielleicht einen anderen Fall aussuchen sollen, damit man sich von seiner Redlichkeit mehr überzeugen könnte. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Im Endeffekt hat er mindestens in 3 Fällen gegen dieses Gesetz verstoßen. An sich müssten da jetzt Ermittlungen eingeleitet werden. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich befürchte schon fast, dass da nicht viel bei rumkommt. Oder, wenn was bei rumkommt, dass sie das halt aktiv medial propagieren werden. Oh, guck mal, unser Mensch wird hier von der patriarchalen Justiz in kolonialer Manier an den Pranger gestellt. Pipapo. Kann man sich alles schon ausdenken. Ja, weiter geht's. Maya Göpel, Bündnis für die junge Generation. Ist sie auch schon dabei? Ja, sie ist dabei. Der Gramsci-Fan. Das folgende Video enthält einige Dog-Whistles. Mal gucken, ob ihr alle erkennt. Mein Name ist Maya Göpel. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren inzwischen mit der Frage, wie wir eine Transformation Richtung nachhaltige Gesellschaften hinbekommen können. Und da. Na, habt ihr schon welche gefunden? Ja, ding, ding, ding. Wir brauchen so eine Klingel. Ding, ding, ding. Wir brauchen also nach eine nachhaltige Gesellschaft. Wusste ich gar nicht. Wir müssen sie transformieren. Und dieses Video ist erschienen auf dem Kanal des Familienministeriums. Offizieller Regierungskanal. Sie ist Optimus Prime, oder was? Transformieren in die neue Gesellschaft. Der Dominik hat auch schon die erste Pfeife im Bild entdeckt. Und zwar? Naja, die blonde Pfeife. Es geht hier um. Was ist um das Musikinstrument? Da ist natürlich das Thema Generationengerechtigkeit im Zentrum. Und deshalb war es. Gerechtigkeit. Ach so, natürlich. Generationengerechtigkeit, natürlich. Dass wir die Alten und die Jungen gegeneinander ausspielen. Na klar, was sonst? Die Alten müssen aus ihren Häusern raus und so, haben ja genug gelebt. Es gibt keinen Planeten B, genau. Ihr habt den ja kaputt gemacht. Normalerweise meinen die Leute mit Generationengerechtigkeit ja immer, dass die jungen Leute nicht so viel Geld bezahlen sollen. Mhm. Aber das meint sie natürlich nicht. Das ist was anderes. Das fällt diesmal unter soziale Härten. Ja, die Frau ist eine Nachhaltigkeitsexpertin, ne, mit westlichem Marxismus. Weil der so unglaublich nachhaltig war. Ne? Jede marxistische Gesellschaft war so unglaublich nachhaltig. Erstmal hat sie ewig bestanden und ist überhaupt nichts drin kaputt gegangen. Die Leute haben nicht in Armut gelebt und man hat auch nicht Raubbau an der Natur betrieben bis zum Abwinken. Und das war alles mega nachhaltig, was man da gemacht hat. Das ist für mich auch total logisch, bei dem Bündnis für die junge Generation mitzumachen. Also sie haben mir jetzt die Antworten vorgegeben, von denen sie sich was aussuchen kann, um sich dann eine Frage auszudenken. Na, darum geht's hier für die Leute, die uns nur zuhören. Wo sollten Berufstätige am meisten abgefeiert werden für das, was sie jeden Tag tun? Definitiv nicht in der Regierung. Berufstätige hat sie ja auch gesagt. Ja, Fangfrage, sorry. Ich habe den IQ-Test direkt gefehlt. In Kitas und Schulen. Ja, genau, die junge Generation indoktrinieren. Das ist am allerwichtigsten. Dein Kind ist noch nicht bei der Klimajugend? Alle anderen aus dem Kindergarten sind da schon. Für all das, was A, junge Menschen sich zutrauen, B, wie sie sich in der Gesellschaft einmischen können und C, welche Gesellschaften sie sich vorstellen können. Ja, bringt den Kindern bei, sich eine Gesellschaft vorzustellen, die anders ist als die, die wir aktuell haben. In den Mülleimer mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, Demokratie und allem. Wir brauchen eine neue Gesellschaft. Inklusive der Wege, wie wir hinkommen. Als Mutter bist du... Die Wege, wie wir da hinkommen. Ständig im Austausch. Und ich habe ganz tolle Erfahrungen machen dürfen. Und ich habe aber auch mitbekommen, was es mit dem... Alter, als Mutter bist du ständig im Austausch. Ja, aber du hast deine Kinder auch erzogen. Du hast sie mit den Erfahrungen versorgt. Und mit dem Input versorgt, dass sie dir jetzt immer brav sagen, ja, Mama, der Planet stirbt. Das ist ja ein super... Ich meine, das ist ja nicht mal mehr anekdotische Evidenz. Das ist schon ein Zirkelschluss. Vielen Dank, Maya. berufstätigen Eltern macht, dass wir so unterbesetzt sind. Welcher Satz nervt Sie im Moment am allermeisten in der Klimadebatte? Ist doch eh zu spät. Die Frage, wer sagt das denn? Wer sagt das denn? Wer sagt das denn? Sagt doch keiner. Habe ich noch nie gehört von irgendwem. Das nervt so. Es ist doch nicht zu spät. Wir können doch einfach den Kommunismus einführen. Hallo. Kann ich aus der Perspektive komplexer Systeme überhaupt gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Weil genau, wir können uns gar nicht vorstellen, wie schön die Utopie wird, in die wir uns bewegen, weil wir ja noch in diesem falschen, schlechten System gefangen sind, das uns unsere Sinne vernebelt. Und erst wenn wir uns davon befreien, durch das große Negative, alles ins Negative und Dialektik, dann werden wir überhaupt dazu in der Lage sein, uns vorzustellen, was in der guten Welt, wie die überhaupt aussieht. Da sind wir noch weit, weit, weit von entfernt. Ne? Es ist kritische Theorie, es ist westlicher Marxismus, es ist 100%. Weil wir werden immer weiter unser Klima entwickeln und je mehr wir CO2 einsparen, umso weniger stark wird es sich erwärmen. Aber wir haben keinen Aus-An-Schalter, Klimawandel aus oder an. Und deshalb ist die ganze Sache, ach, ist ja eh zu spät, ich lehne mich jetzt mal fröhlich zurück. Eine der bescheuertsten Diskursschleifen, die wir uns jetzt geleistet haben. Es sei denn, wir führen Kommunismus ein, dann ist Klimawandel aus. Was brauchen Kinder und Jugendliche jetzt am allermeisten? Na, was brauchen sie? Na gut, jetzt Regeln, Regeln und Werte. Klare, einzuhaltende Regeln und Werte. Tja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, Vermittlung von Sachen, die wirklich objektiv sind und nicht irgendwelche Sprachmagie und Fühli-Fühli-Kram. Nein, sie müssen lernen, dass sie für sich selber Verantwortung tragen. Dass wenn sie etwas nicht tun, es niemand anders für sie tut und solche Sachen. Ja, das müssen sie ja vielleicht sogar haben, dass die das lernen, aber dann halt, um dann Revolution zu machen für ihre Sache. Gut, man müsste einfach die Sachen wieder mit Leben füllen, die jetzt einfach zu propagandistischen Worthülsen verkommen sind. Sowas wie mehr humanistische Menschenrechtskunde, einfach Medienkompetenz, einfach die Sachen, die an sich wichtig wären, Wirtschaftskompetenz, ja. Aber das ist doch mit dem Apparat. Kompetenz. Aber das wird ja alles ins Gegenteil verkehrt. Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe über so ein Projekt gelesen in Schulen, ich habe nicht viel drüber gelesen, Schülern soll Medienkompetenz beigebracht werden von den üblichen zivilgesellschaftlichen Akteuren, Stiftung und sowas, ja. Es ist klar, dass denen keine richtige Medienkompetenz beigebracht wird, sondern ja, guckt, was der Faktenfuchs sagt und das stimmt schon. Ja, das ist, aber das bräuchte man wirklich. Diese ganzen politischen Bildungssachen, die die Bundesregierung ja macht und die Länder, einfach wieder mit dem ursprünglichen Sinn füllen. Aber das sehe ich ja nicht. Es wird ja nur missbraucht für kulturmarxistische Zersetzung. Und sie meint jedenfalls, was sie jetzt am meisten brauchen, ist mehr Aufmerksamkeit der Politik und der Wirtschaft, weil die müssen sich von den Kindern die Welt erklären lassen. Na? Weil die wissen das ja alle am allerbesten. Oh, gib den Kindern das Kommando! Na, weil die haben ja dann gelernt, das ist total schlecht mit dem CO2 und so und dem Fliegen und dem Autofahren und so. Apropos Fliegen, was ich denen auch empfehlen würde, wäre mal Herr der Fliegen zu lesen. Also nur mal so darüber, wie grausam ja, das Fliegen. Menschen zueinander sind und wie wenig Kinder dafür vorgeschützt sind, ebenso grausam zu sein. Eben weil sie noch nicht gefestigt sind. Ja, eben weil man ihnen jeden Unsinn in den Kopf fasst. Das haben die Chinesen ja auch ausgenutzt hier in der Kulturrevolution in China. Die Grausamkeit der Kinder. Mehr Aufmerksamkeit der Politik. Und oder halt die Juntas oder Rebellen oder wer auch immer, die sich in Afrika die Kindersoldaten rangezüchtet haben. Wenn du denen von Anfang an beibringst, dass das okay ist, was sie sehen. Muss ich mehr stumpfen, in der Politik und Wirtschaft. Also ich habe in meiner Forschung ja unterschiedliche Institutionen angeschaut, mit denen man versuchen kann, die Interessen der zukünftigen Generationen oder auch der Jüngeren zu stärken. Das ist von Kinderrechten bis hin zu Ombudspersonen für zukünftige Generationen oder Gremien, Experten, die an der Demokratie vorbei entscheiden, dass Dinge so und so gemacht zu sein haben. Ja, ja. Ein Gremium für Zukunftsgerechtigkeit im Parlament. Ich fände es. Zukunftsgerechtigkeitsgremium. Ja, ist schön, du hast die und die Partei gewählt und die wollen das und das, aber Zukunftsgerechtigkeitsgremium sagt nein. Total stark, wenn ein ganzes, vielleicht Subgremium von Personen jenseits der 70 wären, die mit eintreten in das Bündnis für die junge Generation, damit wir nicht dieses eine Generation gegen eine andere, die älteste gegen die jüngste, sondern... Nee, wir holen uns einfach Ja-Sager aus beiden Generationen. Ist das nicht eine super Idee? Ja, genau, Ruprecht und die Kinder. Ja, genau, Ruprecht, Polenz wird dann da Mitglied und solche Leute, genau. Und das ist ja genau wie beim ARD und so. Man kann dann sagen, es ist total ausgeglichen. Wir haben alte Leute und wir haben junge Leute, die alle das Gleiche sagen. Und wie beim Gesellschaftsrat kann man sagen, wir haben die Leute ja gefragt. Der Ruprecht hat genickt. Wir haben euch doch gefragt, eure Vertreter. Ach, wir sollen eure Vertreter... Nee, nee, also das habt ihr... Da müsst ihr nochmal mit der Demokratie... Da muss nochmal nachgedreht werden. Future beispielsweise als eine große Initiative, als die Fridays for Future auf der Straße waren. Und ich wünsche mir so stark, dass wir eben verstehen, dass generationengerecht nicht bedeutet, die eine tritt gegen die andere an und wir kämpfen ein Nullsummenspiel, sondern es geht ja darum zu gucken, wo verteilen wir es wann. Es geht einfach darum, dass die alten Leute aus den großen Wohnungen ausziehen. Es geht ja nicht um Verteilung oder einen Konflikt oder so, ja, aber die genau sollen sich aus den, das, aus den Häusern verpissen. Das, was du meinst, genau das, was sie gerade meinen. Pass auf. Summenspiel. Sondern es geht ja darum zu gucken, wo verteilen wir wann, welche Privilegien, Rechte und wie wir die Dinge tun. Ja, genau, weil das ja im Grundgesetz steht. Die Privilegien werden vom Staat verteilt. Ja. Ach, geh doch nach Hause, Maja. Ja, steht da, glaube ich, drin. Ne? Alle Macht geht vom Staat aus. Also, lass. Musst du dich montags dann in der Privilegienausgabestelle anstellen, wenn du irgendwas machen willst oder was? Ich glaub noch, ey. Bitte, bitte, Maja, könnte ich etwas Privilegien haben? Ja. Maja, gib uns Privilegien. Ist sie nicht gütig? Also Maja fand ich früher, als sie noch gestreift war und diesen Willi dabei hatte, fand ich sie sympathischer. Wieder neu, wenn sich die Umstände komplett verändert haben. Ja, wenn sich die Umstände komplett verändern, dann müssen wir auch die Privilegien neu verteilen. Das ist so. Jetzt nur noch Zutritt mit dem richtigen Pass. Wir tun die alle in den Hut und dann fangen die LGBTQ-Leute an, sich da was rauszuziehen. Dann kommen die Flüchtlinge und dann und so weiter und so fort. Ne? Nach der sozialen Hierarchie gestaffelt dürfen sich dann Leute Privilegien ziehen. Das dann halt für die Mehrheitsbevölkerung keine über sind. Ihr habt ja lang genug gut gelebt, ne? Das wäre ein Traum. Ja, lebt euren Traum vom Kommunismus, den man ja nicht erkennen kann, wie gesagt, aus dem aktuellen. Das darf man die Leute ja gar nicht fragen, wo sie hinwollen, weil das wissen sie ja nicht. Das müssen wir ja erst dialektisch. Durchs Aufeinanderknallen von Gegensätzen muss man das ja erst herstellen, die neue. Aber Maja, was ist denn mit der Demokratie? Die Demokratie gerät ja komplett unter die Räder, aber Maja. Aber Demokratie ist doch nur, wenn das Volk, sind ja die Leute, die meiner Meinung sind. Warte mal, Demokratie ist nur, wenn es der Staat macht. Das hat doch Mao auch schon definiert, was the people bedeutet. Also... Das Volk. Und das sind halt die, die sozialistisch eingestellt sind. Und was die halt brauchen, das können ja die Oberbosse von der Partei ja festlegen. Die wissen das ja. Und von daher ist das dann demokratisch. Das ist so wie in das Demokratie in Deutsche Demokratische Republik. Das war ja auch so zu verstehen. Ja, und schlechte Nachrichten für solche Leute. Die Soros-Stiftung machen den Laden dicht, ändern ihr Geschäftsmodell, wie es hier bei der Welt heißt. Was das neue Geschäftsmodell ist, geht hier allerdings nicht drauf hinaus hervor, aber ich fand es lustig, diese Formulierung, sie ändern ihr Geschäftsmodell, weil jetzt irgendwie der George sich in Ruhestand begibt und sein Sohn da irgendwie das Zepter übertragen hat und der macht jetzt erstmal in Deutschland irgendwie und Europa alles dicht. Wir hatten ja in Berlin auch so eine Dependance von der Soros-Geschichte. Eine Dependance? Da war der Ursprung von der ganzen Sache war in Berlin, ne? Okay. Ja, das sind mehrere tausend Leute, die einlassen werden. Ich finde es schon fantastisch, dass die überhaupt so... Hier steht alles eigentlich weniger drin. Also okay. Die meinen irgendwie, das war irgendwie zweistellig, wie viele Leute jetzt direkt für die arbeiten. Echt? Aber man weiß ja nicht, was halt alles noch dahinter hängt. Sie sagen ja halt auch, dass alle möglichen zivilgesellschaftlichen Organisationen... Ja, das ist der Punkt. Es ist halt ein Konglomerat an zivilgesellschaftlichen Organisationen und nur weil die Open Society Foundation als eine von diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die natürlich mit sehr vielen kooperieren, sich jetzt direkt zurückzieht. Erstens würde ich sagen, bedeutet es nicht sehr viel, weil die ihre Ableger ja haben, nur wenn sie selber nicht mehr dabei sind, die haben ja ihre Lieutenants vor Ort, die weiterarbeiten können. Und die Strategie vom Sohn ist, sich mehr auf Nordamerika und Südamerika und Mittelamerika zu konzentrieren mit den zivilgesellschaftlichen Anstrengungen. So, die wollen sich halt aus Europa nicht zurückziehen, nur sie haben hier das, was sie leisten konnten, geleistet und deswegen konzentrieren sie sich jetzt auf Nord- und Südamerika. Also meine eigene Theorie ist ja, die haben einfach gemerkt, wir haben die Staaten inzwischen mit Hilfe der NGOs so weit unterwandert, dass sie die bezahlen. Da sind wir hier eigentlich gar nicht mehr möglich. Und was ich interessant fand, auf Twitter hat jemand gesagt, die konzentrieren sich jetzt wahrscheinlich erstmal vollständig auf den US-Wahlkampf. Beides, unter anderem, ja. Beides Möglichkeiten, sag ich mal. Tja. Freiraum Reh, liebt die Amadeo-Antonio-Stiftung. Genau, hier geht es nochmal um die Sache von letzter Woche. Letzte Woche haben wir ja diesen unsäglichen Artikel vom, wie heißt der, Mick Prinz, uns angeschaut. Irgendwie haben das auch die Leute nicht gecheckt, hier der Sinan auch nicht, dass es da noch einen Artikel gab. Die haben sich alle nur diese Tweetchain angeguckt, die den Artikel zusammenfasst. Aber der Artikel war ja in seiner ganzen Gänze noch viel, viel, viel, viel schlimmer. His name is Prince, but he's not funky. Und hier hat sich noch herausgestellt, dass es noch eine Parallele zu GamerGate gibt. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass diese Beschreibung, was da alles wie GamerGate ist, ja eine 1A-Beschreibung von dem ist, was Mick Prinz und Konsorten machen und nicht, was GamerGate tut. Und jetzt hat sich hier also herausgestellt, dass diese Dame hier, die wir hier sehen, die mit dem Künstlernamen Freiraum Reh unterwegs ist und übrigens auch gerade bei der Gamescom, ich hätte fast Republika gesagt, aber bei der Gamescom so eine Veranstaltung mit Franziska Giffey und hier dem Generalsekretär von der FDP, das fällt mir gerade sein Name nicht ein, und noch so Leuten halt aus der Politik da moderiert hat, da ist sie aufgepoppt und bei der TinCon war sie auch, das wusste ich auch noch nicht. Und ja, hier ist also jetzt ein Video, wo sie sich hier bei Twitch irgendwie anschaut, dieses Antwortvideo von der Equalist zu der unsäglichen Wahlkollektiv-Scheiße. Und da hatte sie auch so ein Part, wo sie da auf die Amadeo-Antonio-Stiftung eingeht, da sind wir auch drauf eingegangen. Und da droppt hier also die Freiraum-Reh die Information, dass sie da Leute kennt. Und der Tobias Huch hat das auch gemutmaßt, dass sie also irgendwie befreundet ist mit dem Mick Prinz. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Weil also... Ich würde mich kein Stück wundern. Nee. Ja. Es gibt also, ja auch den Sheroes Fund für besonders gefährdete Menschen. Vielleicht fließt da ein bisschen Unterstützung. Auf den geht der Sinan hier auch drauf ein. Dass das halt so ein Ding ist, wo sie irgendwie viel Geld gesammelt haben und dann einfach sagen, ja, das nehmen wir dann jetzt auch für unseren Stiftungszweck, auch wenn es dafür jetzt nicht direkt gespendet wurde. Das wird schon... Ja, dass die ganzen Rammstein-Spenden auch, genau, ne? Genau, und darum ging es. Mhm. Also die Rammstein-Opfer spenden. Da haben wir ja vor ein paar Wochen drüber geredet. Ja, und der Sinan spricht da auch drüber. Das ist ganz, ganz gutes Video auf jeden Fall wieder gelungen. Und was ich auch noch nachzuliefern habe, ist, wir hatten ja auch gemutmaßt über diese, sie hatten ja dieses Bild von dem Kuchen-TV hier, wie heißt das Bild? Dieses Thumbnail von seinem Video. Und ich hatte ja erst gedacht, dass sie da die blauen Augen rein retuschiert haben, um es schlimmer aussehen zu lassen. Und der Tobias Ruch hat also gesagt, dass er das selber schon so hatte eigentlich mit den blauen Augen, weil der hatte ja das irgendwie das gleiche Bild, aber bei ihm haben die blauen Augen gefehlt. Und er hat das dann wohl bei sich rausgenommen, weil irgendwer ihn da angeschrieben hat und gesagt hat, hier, was ist denn mit, was soll das denn? Aber der Kuchen-TV, irgendwie sind die auch miteinander da irgendwie in Kontakt oder so, keine Ahnung. Sind vielleicht auch irgendwie aus einer ähnlichen Gegend. Ich glaube, der Huch kommt ja aus Bremen und Kuchen-TV ist, glaube ich, aus Braunschweig. Irgendwie haben die da wohl miteinander zu tun und unterhalten sich da immer. Also ich habe jetzt auch nur 2-3 Videos von dem Huch gesehen, aber irgendwie scheint er mit dem Kuchen-TV wohl irgendwie zu kennen und die sind da irgendwie im Austausch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und auf jeden Fall hat er das dann halt übernommen und das war also auch schon auf dem ursprünglichen Thumbnail von dem Huch mit den blauen Augen, das Bild. Da war ja diese Shoyoka drauf abgebildet mit blauen Augen und dann so ein Boxhandschuh und dann irgendwie Kuchen-TV, stand da irgendwie Kuchen-TV, legt sich wieder mit ihr an oder irgendwie so. Genau, das wollte ich da noch nachtragen. Außerdem habe ich was durcheinander gebracht. Ich hatte ja, bin ja auf die psychische Erkrankung da eingegangen von der Shoyoka, die sie da offengelegt hat. Und ich glaube, ich habe Borderline gesagt, aber das war eine bipolare Störung, die sie da hat. Als sie in dem ARD Werbefilm, sag ich mal, für Lee Floyd und Konsorten gesagt. Außerdem habe ich noch eine Szene gesehen, weil es ging ja in dem Artikel auch darum, dass Lee Floyd und so Leute, die da in Schutz genommen hätten, und das war richtig billig, also ich weiß nicht mehr, ob das der Huch oder Kuchen-TV da irgendwie in seinem Video drin hatte, aber Lee Floyd sein in Schutz nehmen von dieser Shoyoka war im Endeffekt, dass er gesagt hat, die Kuchen-TV hat einen kleinen Penis. Na, das war der unglaublich tolle Beitrag, ne? Und das Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich ja gegen Sexismus und sowas wehren, die feiern das dann ab, wenn einer dann ein Video macht und irgendwie sagt, was regst du dich drüber auf, du hast einen kleinen Penis. Außerdem, was ich auch nicht wusste, das habe ich vom Imp erfahren. Wir hatten ja auch darüber geredet, über diesen Preis, und ich hatte ja gedacht, naja gut, sie hat jetzt nur so knapp über 50% Spielanteil, aber kann man ja trotzdem immer einen Preis für geben, aber es ist wohl auch so gewesen, dass diese anderen Nominierten, gegen die sie das quasi gewonnen hat, diesen Preis, die sind also wirklich Hardcore-Gaming-Streamer, die teilweise auch irgendwelche internationalen Wettbewerbe gewonnen haben und so. Also jetzt können Wettbewerbe nicht irgendwie diesen Wettbewerb, den sie da gewonnen hat, wo ja auch in der Begründung quasi genannt wurde, dass sie so eine tolle Person ist, weil sie sich politisch engagiert. Und das politische Engagement besteht aus, spielt kein Hogwarts Legacy, das ist transfeindlich. Na, aber das ist halt scheiße, die so eine Amadeo Antonio Stiftung und so Konsorten halt richtig finden. Und deswegen gibt der Frau einen verdammten Preis. Sie ist die beste Streamerin aller Zeiten. Sie hat unsere Gesinnung. Sie kann lesen, was an der Scheune steht. Ja, und trägt die in die Welt hinaus. Na, und also, das ist also alles noch schlimmer eigentlich im Endeffekt, als ich es mir vorgestellt habe. Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt so eine Kritik von dem Lee Floyd oder irgendwie ein Video von dem sich wirklich nur darauf beschränkt auf, du bist ein armseliger Mann sozusagen, du hast einen kleinen Penis. Also, was soll das denn? Und das dann noch zu adeln mit so einem Kackartikel und das so hinzudrehen, als ob die da irgendwie die Kämpfer für das Gute wären, die dagegen den Sexismus irgendwie sind, ne? Also es ist einfach nur, es wird immer nur schlimmer. Ja, was ich beim Huch aber überhaupt nicht nachvollziehen konnte, Tobias Huch, der hat dann gemeint, dass 90% von dem, was die Amadeo Antonio Stiftung macht, eigentlich gut ist. Also sorry. Uiuiui. Ja, das ist eine sehr gewagte These. Macht gut, Tobias. Ja. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich meine, 90% von dem, was die machen, ist linksextremer Scheiß, um den Leuten den Krieg zu erklären, die halt im Endeffekt, also Tobias Huch ist ja ein im Endeffekt FDP-Kollege von mir. Und ja, also mit Freiheit haben die überhaupt nichts am Hut, sondern mit hier Liberation, also Befreiung, das ist das, was die machen. Ja. Genau, soweit der Nachtrag. Bröckelnde Brandmauer, wenig Distanz nach rechts. FDP und CDU machen Politik auf dem Rücken der Armen und der Menschen mit Behinderung. Dabei koppeln sie soziale Fragen an die Herkunft. Gott, Missgendern fehlt noch. Ja, hier geht's ja, um Behindertenrechte im weitesten Sinne. Was ich interessant fand, war halt, unlängst fordern AktivistInnen die Abschaffung von Behindertenwerkstätten oder Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen. Was, die Leute, die Inklusion fordern, oder von welchen Leuten redet ihr gerade? Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also AktivistInnen, schreibt die Frau Assis hier in dem Artikel. Auch wenn die Klimabewegung mehr Sichtbarkeit genießt, ist die Behindertenrechtsbewegung eine der lautstarken Bewegungen, die von Politik und Gesellschaft eine bessere Zukunft fordern. Doch die Politik begegnet ihren Forderungen kaum. Das Institut für Menschenrechte kritisierte jüngst Deutschlands mangelnde Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Aber ich, jetzt mal ehrlich, keine Behindertenwohnheime oder Werkstätten mehr. Wie soll denn das funktionieren? Diese Menschen brauchen doch zum Teil einfach Betreuung etc. pp. Und ich weiß nicht, wie ein Betrieb oder eine normale Wohnung in einem ganz normalen Mietshaus, wie das geleistet werden soll. Also klar, es gibt natürlich Vertreter, die dafür in Frage kommen, aber es gibt doch auch Fälle, wo es halt nur wirklich fast unmöglich ist in der freien Wirtschaft oder ähnlichen. Wie soll das denn funktionieren? Die Beschreibung einer utopischen Welt, ne? Utopistisch vielleicht schon. Ja, das ist halt so. Ich meine, Menschen sind halt Individuen. Ja, und klar, wenn du eine Person hast, die einfach sehr stark beeinträchtigt ist, für die dann eine Arbeitstätigkeit zu versorgen hat, dann weniger den Hintergrund, dass da eine produktive Arbeitskraft bei rumkommt, sondern dass es so eine gesellschaftliche Teilhabe gibt. Das ist schon richtig. Aber ich finde es schwierig zu sagen, behinderte Menschen können nicht normal im normalen Arbeitsmarkt arbeiten. Ich kenne persönlich Leute, die trotz ihrer Behinderung ganz normal gearbeitet haben. Ja, das will ich ja auch. Unbedingt auf ihren, ich will jetzt nicht sagen, behinderten Privilegien rumgeritten sind, sondern die halt absichtlich sich nicht haben helfen lassen, weil sie einfach doppelt so hart gearbeitet haben, um es trotzdem zu schaffen. Ja, das ist ja auch ein persönlicher Anreiz für viele Menschen, natürlich nicht für alle. Manche können es einfach nicht, ja. Und für die ist so eine Werkstatt für angepasste Arbeit oder sowas ganz gut. Ich verstehe nicht, was wird denn hier gefordert? FDP und CDU wollen diese Werkstätten für angepasste Arbeit abschaffen oder was? Ich verstehe das gar nicht. Worum geht's hier? Nee, insgesamt geht es ja dann den großen Rundumschlag. Also, als ob das nicht schlimm genug wäre, mischt sich der latente Rassismus, den man von CDU und FDP gewöhnt ist, dazu. Christian Lindner hat zum Beispiel die Kinderarmut auf die MigrantInnen geschoben. Prompt wurde er widerlegt. Ja, nun, wenn halt irgendwie inzwischen die Hälfte aller Leistungsempfänger Migranten sind, dann könnte man natürlich schon sagen, dass diese beiden Sachen einander beeinflussen. Aber er wurde widerlegt. Ja. Nämlich von Marcel Fratscher. Der hat nämlich klargestellt, dass die ursprünglich deutschen Familien, wie Lindner sagt, nicht wegen besseren Lebensstandards aus der Armut gekommen seien, sondern weil noch ärmere Familien hinzugekommen seien, was das mittlere Einkommen in Deutschland insgesamt reduziert habe. Es ist also so diese Reverse-Taktik von dem, was wir normalerweise immer von der anderen Seite haben. Ist Ist, dass man sagt, unsagbar, oder? es gibt immer mehr Arme, weil wenn das Durchschnittsvermögen steigt, dann ist ja der Abstand quasi zu dem, was, also, ne, ist ja dann größer und Insofern gibt es dann halt auch mehr Arme. Oder man ist schneller arm, auch wenn man eigentlich mehr Geld hat als jemand, der früher als arm galt, weil es einfach nach Durchschnitt geht. Und sie sagen, es ist rückwärts, oder wie? Wenn PolitikerInnen wie Lindner die soziale Frage an die Herkunft koppeln, scheint er auch um die Aufmerksamkeit der AfD und ihrer Fans zu buhlen. Dabei müssen politische Entscheidungen so weit weg wie möglich von rechtsextremistischen Ideologien stehen. Also, wenn es irgendwann mal ein Rechtsextremer gesagt hat, müssen unsere politischen Entscheidungen so weit wie möglich davon weg sein. Wenn er also irgendwann mal gesagt hat, die Armen müssten irgendwie auch versorgt sein, dann müssten wir die eigentlich verhungern lassen. Oder wie verstehe ich das, Frau Assis? Ich glaube, Vegetarier müssen ganz stark sein. Im Nationalsozialismus wurden Behinderte und Armutsbetroffene systematisch geächtet. Jede Politik, die darauf folgt, muss das Gegenteil dessen sein. Nee. Nein. Das hieße ja, damals hat man alle Linken erschossen, das heißt, wir müssten heute, ach so, das würden sie in Kauf nehmen, na gut. Also einfach nur das Gegenteil von irgendwas zu machen und zu hoffen, dass das irgendwie besser ist, ist, glaube ich, die dümmste Idee, die ich seit langem von einem Kolumnenschreiber gehört habe. Doch CDU und FDP haben es nicht so mit Distanz zu rechts. Auch andere Parteien haben Rechten nicht ausreichend etwas entgegenzusetzen. Deswegen müssten wir als Gesellschaft die Alternative sein, denn nicht nur Faschos sind gefährlich, sondern auch alle, die sich ihnen anbiedern und sie tolerieren. Ja, Frau Assis, wenn Sie meinen... Gut, also das mit den Werkstätten für angepasste Arbeit, da ist es wohl so, dass Leute, die dort arbeiten, sich über die Arbeitsbedingungen dort eher beschweren. Das hat jetzt nichts mit CDU und FDP zu tun. Das hat mich etwas verwirrt. Deswegen wollte ich es nochmal sagen. Ja, und hier gab es diese Woche diese Geschichte mit dem Weltwoche-Sommerfest, wo sich diverse Menschen eingefunden haben und auch miteinander fotografiert wurden. Unter anderem war Harald Schmidt da vor Ort. Und wurde mit Hans-Georg Maaßen zum Beispiel fotografiert, was alle möglichen Leute dazu veranlasst hat, sich tierisch drüber aufzuregen. Weil und dem Matusek, glaube ich, ne? Ja, der war auch noch mit auf dem Bild. Genau. Und weil da hat man ja auch gleich gesagt, die volle Alt-Right-Pipeline für wahrscheinlich, ja. Aber das geht ja nur auf Deutsch mit alt, oder wie? Alt im Sinne von den Jahren her, oder wie? Und die dann vielleicht alt reit. Aber ansonsten eher nicht. Ja, wie schlimm. Diese Kontaktschuld. Er hat sich mit einem Ex-Verfassungsschutzvorsitzenden und einem Journalisten fotografieren lassen. Jetzt würde ich sagen, muss er gecancelt werden. Ja, Harald Schmidt, immer wieder schön. An der Stelle schilde ich mal meinen eigenen YouTube-Kanal, da habe ich auch was von Harald Schmidt hochgeladen. Price Small findet er. Aber ich bin nicht sehr aktiv da. Immer mal wieder lade ich irgendwas hoch. Lieber hier bleiben, hier ist wichtiger. Und Mama und Magazin natürlich abonnieren. Ja. Ja, nicht vergessen. Die gucke ich aber jetzt auch mal. Du. Nach Anklage, Trumps NFT steigen wieder im Wert. Ja, was ist denn diese Woche passiert mit dem Trump? Ja, habt ihr ja alle mitbekommen, wurde ja wie eine Sau durchs Dorf gejagt. Und das fand ich einen sehr passenden Artikel dazu, einfach zu dem Thema. Ja, der Trump, er hat ja so ein Kartenspiel rausgebracht, 45.000 Trump-Cards, beziehungsweise über 90.000 mittlerweile in der zweiten Staffel quasi. Und die werden ja gehandelt und die haben natürlich jetzt, wo medial über Trump berichtet wird, sind die ein bisschen im Kurs gestiegen. Klar, es waren nur zwei Wale, die da umgeschichtet haben, aber trotzdem. Mittlerweile tendieren die NFT dazu, mehr gehandelt zu werden und im Preis zu steigen, wenn Trumps Name vermehrt in den Schlagzeilen erscheint. Ach nein. Oh. Liegt es gut. Über den amerikanischen Wahlkampf werden wir in den nächsten Monaten sicher auch nochmal was berichten. Trump ist zurück auf Twitter. Ne? Die ganze Sache mit den, was da in Georgia passiert mit den Anklagen und sowas. Ich persönlich glaube nicht, dass da wirklich was bei rumkommen wird, großartig über das, was jetzt schon passiert ist, hinaus. Das ist so lächerlich. Aber wir werden es natürlich gucken. Das ist so total lächerlich von den Demokraten, da so eine Show abzuziehen, den heranzuzerren, ins Polizeirevier ein Foto machen, als hätten sie nicht genug Fotos von dem Kerl. Ja, was für ein Quatsch. Ja, es ist halt Medienshow. Relativ transparenter Wahlkampf. Für alle Außenstehenden können das sehen, aber ja, warten wir es mal ab. Aber es ist jetzt so medial, fast auf jeder Schlag. Ich finde das auch toll. Ich meine, dieses Foto, was wir hier sehen, das war ja auf den meisten Umschlägen der Tageszeitung einen Tag später drauf. Ich meine, bessere kostenlose Werbekampagne kann sich Trump gar nicht wünschen. Das ist kein Clan-Hut mehr, ja. Das ist schon ein Update eigentlich. Ich glaube, es sieht aus wie Le Tigre, was er da macht. Bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch Blue Steel. Die Tigre können wir sein Auge wieder haben. Muss ich auch mal da gucken. So Länder, schon ewig haben wir gesehen. Ja, ja, so schade, dass der zweite Teil ein absoluter Scheißdreck ist. Aber ja, der erste Teil ist ein absolutes Meisterwerk. Was soll das sein? Eine Schule für Ameisen? Tja, Onkel Trumpy, wir bleiben am Ball. Ja, was ich auch noch dazu sagen wollte zu dieser Geschichte ist, ich könnte schwören, dass an dieser Scheune mal gestanden hat, dass es unglaublich frech und überhaupt nicht geht und ganz schlimm ist, irgendwie zu sagen, dass man Leute einsperren sollte, Lockhörer ab und so, politische Gegner. Oder dass eine Wahl gestohlen wurde und ja, not my president Wahl, und solche genau, Sachen. Ganz solche Sachen, ja, irgendwie könnte ich schwören, dass das mal an der Scheune stand, dass das alles. An der Scheune steht übrigens auch, it's okay when we do it. Genau, mostly peaceful. Mhm. Ja, die Frau Lang. Immer mehr wirtschaftspolitische Expertise von Frau Lang. Mir wird Angst und Bang. Das reimt sich sogar. Okay, when we do it. Hier geht es um die Schuldenbremse und die Sondervermögen, die wir noch nebenbei haben und dass das alles schon Mauschelei ist. Aber naja. Es ist tichy, deswegen ist es ein bisschen polemisch. Die Grünen wollen aber über die bisherigen Schattenhaushalte hinaus noch mehr Schulden machen, als die Bremse hergibt. Vor allem ihr, in Anführungszeichen, Wirtschaftsminister Robert Habeck. Für günstigen Strom sorgen kann oder will er nicht. Also will er den Strom für von ihm ausgesuchte Unternehmen aus Steuern bezahlen und so weiter und so fort. Zwangsheizungstausch aus Steuern. Ja. Nun steckt Deutschland in einer ernsthaften Wirtschaftskrise und so weiter und so fort. Und es gibt halt ein Problem. Also wir haben diese Schuldenbremse und da sollte man ja eigentlich nicht runtergehen. Aber die Frau Lange hat eine gute Idee. Harte, aber saubere Arbeit ist allerdings nichts für die Studienabbrecherin Lange. Sie will die Schuldenbremse austricksen. Die Vorsitzende der Grünen hat jetzt vorgeschlagen, dass private Gesellschaften in Staatsbesitz für den Bund Schulden aufnehmen sollen, um die grünen Projekte finanzieren zu können. Tagsüber würde die Politik mit Geld umgehen wie Kamellen am Rosenmontagszug. Abends würde sie sich in Reden für ihre Haushaltsdisziplin feiern. Schließlich hält sie ja die Schuldenbremse ein. Höre ich da Bundesrepublik Deutschland GmbH? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also allein diese Idee zu haben. Ja, wir haben ja beschlossen, wir nehmen keine Schulden mehr auf. Ne? Ja, haben alle gesagt, okay. Können wir vielleicht irgendwie eine Firma gründen, dass die Schulen... Die öffentlichen Betriebe, meine ich. Ja, das ist wahrscheinlich dann so... Weil es denen auch so gut geht, schon. Das ist so wie mit diesen Bad Banks, ne? wo man eine Bank gründet, die ganzen Schulden an die Bank überschreibt und die dann pleite gehen lässt. Ich habe eine Idee, Ricarda. Warum lassen wir nicht die Politiker Geld aufnehmen auf ihre eigene Kappe und die können das dann einsetzen, um ihre Projekte zu finanzieren? Gehst du einfach irgendwo hin, verpfändest irgendwie dein Eigenheim oder so? Oder deine zukünftigen Diäten. Und dann, zack, ne, gibt es das Geld dem Staat, der kann das investieren. Finde ich besser als Firmen. Wir machen dann einfach ein Bad State auf, an dem wir alles überschreiben. Unsere... Ja, Berlin. Haben wir doch schon. Berlin. Die goldene Reichskarte. Ich freue mich auf diese ganzen Experten wie Thilo Jung oder so, die dann immer meinen, so, ja, von wem leiden wir uns eigentlich was? Muss man eh nicht zurückbezahlen? Leiht man sich doch von niemandem? Ja, Thilo, das ist ja, in dem Kontext muss ich auch noch sagen, du hast gesagt, Bad Banks, ja. Wir packen alles in die Bad Bank und lassen die dann pleite gehen. So ist es ja nicht. Was da passiert ist, da werden LTROs aufgelegt, also langlaufende Kreditlinien, die dann immer ad infinitivum in die Zukunft verzögert werden und dann werden nur die Zinsen bezahlt oder teilweise nicht, dann werden teilweise verzichten die Gläubiger auf ihre Forderungen, aber es ist ja eben nicht so, dass es pleite geht, okay. Das wäre dann ja eine Bereinigung des Systems. Nein, nein, nein, der Status quo wird verfestigt und wird einfach nur immer wieder verlängert. So. Was ja das Problem an der Sache ist, wenn sonst bräuchte man die Bad Bank ja gar nicht. Ja, ja, die haben sich über, die haben sich ja sogar damit die Schulden von den Argentiniern, die ja echt pleite waren, aufrechterhalten lassen, per Gerichtsbeschluss oder sowas. Ja, also, aber bei einer Restrukturierung ist es ja teilweise, das Paradoxe daran ist ja, die Leute haben ihren Verlust, aber die Leute, die argentinische Staatsanleihen einfach super, super lange gehalten haben, nach 15 Jahren haben die ihr Geld auch wieder zurückbekommen. Hm. Also das ist halt noch eine Marktrestrukturierung, die mit solchen Kreditverlängerungen erzielt werden kann, aber ab gewissen Größenordnungen ist es einfach absurd und es funktioniert nicht mehr. Und in dieser Situation befinden wir uns auf dem Finanzmarkt, aber tatsächlich ja auch politisch gesehen. Das ist eigentlich keine schlechte Ideologie. Alle Probleme werden einfach auf die Zukunft verlegt und so lange verlängert, wie es nur geht. Siehe Wasserstoffstrategie. Lange. Wir dürfen uns da als Bürger nicht austricksen lassen. Quasi Ricarda lang. Der Staat nicht so mobile. Mogelpackung. Ne. Wie uns Datenhändler auf die Pelle rücken. Ja, wir haben ja den Digital Service Act, der jetzt in Kraft getreten ist. Über den Digital Service Act habe ich jetzt fast 2 Jahre gesprochen, deswegen spreche ich da jetzt nicht mehr drüber. Aber es ist ja gut, dass wir alle so schön da beschützt werden. Ne? Verbraucherschutz wird groß geschrieben. Aber gleichzeitig laufen halt trotz diesen ganzen Sachen, die überhaupt nichts bringen, so Sachen wie hier in diesem Artikel. Wir engen uns Datenhändler auf die Pelle rücken. Hier wurde eine Datenbank ausgewertet, die veröffentlicht wurde, und da wurden sehr viele bedenkliche Segmente entdeckt. Generell geht es erstmal um die, wie funktioniert der ganze Werbemarkt. Es werden von den Unternehmen Werbe-IDs erstellt, weil personalisiert mit Klarnamen und sowas darf man ja nicht machen, aber es werden quasi trotzdem digitale Doppelgänger von euch erstellt, ich nehme jetzt einfach mal dieses blöde Wort, die theoretisch nicht zuordnenbar sein sollen, aber im Endeffekt natürlich zurückverfolgbar sind auf die Leute. Datenschutzrechtlich ist das alles bedenklich und funktioniert halt nur, weil du 5 verschiedene Firmen hast. Die eine Firma, die macht nur diese Werbe-IDs, die andere Firma, die erstellt die Kategorien und die 4. Firma, die verkauft dann die Sachen an andere Firmen weiter. Eine Firma dürfte das alles gar nicht machen, aber natürlich ist es nicht im Sinne des Erfinders. Es gibt verschiedene Kategorien. Ich sage jetzt einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ob du ein bisschen durchscrollen willst, also Gesundheit, Finanzstärke, persönliche Schwächen, Religion, Kinder, Absicht und politische Ansichten. Das sind zum Beispiel Kategorien, in denen Werbetreibende denken, weil die ja wissen wollen, wer sieht unsere Werbung, beziehungsweise wo lohnt es sich nicht, unsere Werbung einzuspielen. Und ich denke mal, gerade bei sowas wie persönliche Schwächen, Religion, politische Ansichten wird relativ schnell klar, was da für Missbrauchspotenzial besteht, wenn diese Daten halt auch an andere Leute gelangen, die nicht nur Werbung einspielen wollen. Und in den Daten wurden 84 Segmente aus 7 EU-Mitgliedstaaten entdeckt, die unserer Absicht nach einen Bezug zu politischen Meinungen haben, zum Beispiel konservative Werte, ländliche, traditionelle, liberales, intellektuelles Milieu, umweltbewusst. Nur als Beispiel. Ja, was sagen die Datenhändler dazu? Die sagen, ach, wir fühlen uns zu Unrecht, weil wir haben doch diese Firmenkonstruktion, dass wir in unserer Firma überhaupt nichts falsch machen. Wenn jemand was falsch macht, liegt es an den anderen Leuten und das Gesetz regelt doch eindeutig, was wir machen dürfen. Der wichtigste Trick im Datenhandel ist die Behauptung aller Beteiligten, man wäre nur im Auftrag von anderen tätig und diese anderen wären verantwortlich. Typische Subunternehmer-Sache, ne, die man auch aus dem Bausektor vielleicht kennt. Einerseits dann 2 Leute, die in der Branche arbeiten, werden nochmal befragt, das lese ich nochmal vor. Der eine zeigt sich von der Recherche wenig beeindruckt. Betroffene Nutzer hätten sich einverstanden erklärt, dass Firmen ihre Daten verarbeiten. Wer etwa die Websites eines Fahrradladens besuche und auf Cookies akzeptieren klicke, könne eben in einem Segment für Fahrradinteressierte landen. Daran sei nichts shady. In der Industrie habe sich viel verändert, um an die Wünsche von Nutzern anzupassen. Andererseits, ein anderer sieht das kritischer, ich würde auf jeden Fall in Frage stellen, ob Nutzer überhaupt eine informierte Einwilligung erteilen können. Realistisch betrachtet könne niemand überprüfen, welche Art von Verarbeitung man zustimmt. Auf so vielen Websites gibt es elendlange Listen von wenig aussagekräftigen Firmennamen. Ja, also ihr seht, das ist an sich ein Problem mit dem Werbemarkt, was ja nicht neu ist, was schon immer besteht. Und diese ganzen Sachen, Verbraucherschutz, Digital Service Act und sowas, verbessert an der Situation überhaupt gar nichts. Ja. Ja, im Endeffekt bleibt von diesen ganzen hehren Absichtserklärungen nur das Missbrauchspotenzial des Staates gegenüber den unwilligen Bürgern über. Sonst würden solche Sachen ja nicht passieren können, nicht wahr? Beziehungsweise um sowas sollte man sich zunächst kümmern, bevor man die Freiheit der Meinungsäußerung im Internet einschränkt. Aber gut. Abschied von den Nachrichten. Jetzt wird es richtig traurig, Leute. Gott. Hengame ist noch nicht mal irgendwie ein Jahr lang weg und wir haben schon hart gelitten und müssten Weißenburger lesen und wie die anderen Leute da alle heißen. Ja, und jetzt geht auch noch unser All-Time-Garant für völlig denkbefreite Kolumnen, Mohammed Amjahid. Meine eigene Meinung interessiert mich wenig bis gar nicht. Das war wieder das erste Wort mit ich. Ne? Meine eigene Meinung interessiert mich wenig bis gar nicht. Geschweige denn die vom Schreibtisch abgefeuerten Meinungen anderer. Im deutschsprachigen Raum hat sich in den letzten Jahren etwas verschoben. Weil alle Diskurs, aka Blabla machen, werden in vielen Medien investigative Recherchen, Reporte und Analysen mit bloßen Meinungsstücken gleichgesetzt. Das ist falsch. Mohammed. Warum hast du bis zum letzten Artikel gewartet, was Sinnvolles zu schreiben, Mohammed? Das ist ein ganzer Absatz, den ich unterschreiben kann, bis auf dieses vorangestellte, meine Meinung interessiert mich wenig bis gar nicht. Aber ansonsten, ja, weniger Blabla, weniger New Journalism, wie es Thilo Jung nennen würde, mehr Recherchen, Reportagen und Analysen, weniger Meinungsstücke. Und die sind nicht gleichwertig, du hast vollkommen recht. Ein Fakt ist ein Fakt. Eine Meinung dazu eben nur eine Meinung. Jetzt hört es aber auf, oder? Jede kann sagen, was er sie will. Nur sollte man bei der Relevanz meinungsgetriebener Aussagen nicht übertreiben. Mohammed, hast du das selber geschrieben? Bedroht dich jemand mit einer Waffe? Was ich als Individuum auf sozialen Medien oder in einer Kolumne in die Welt posaune, ist nicht so wichtig. Im besten Fall lustig, inspirierend, provokativ. Letzteres. Weltbewegend? Weiß ich nicht. Nee. Die minutiöse Rekonstruktion eines Skandals oder eines strukturellen Missstands. Brauchen wir als Gesellschaft unbedingt. Egal, ob es sich um Maskendeals, Polizeigewalt oder tödliche EU-Außengrenzen handelt. Ja, aber das Problem ist, du willst das halt nicht für die negativen Folgen der Masseneinwanderung. Du willst es nicht für die negativen Folgen des Selbstbestimmungsgesetzes, all diese Sachen, du willst es nur wieder für deine Themen haben. Ja, aber er macht ja auch die anderen Sachen nicht und die tat es ja auch irgendwie zu wenig. Also, ja. Ist halt für Recherche, klar, richtig ist das ja. Als mich eine Kollegin aus der Taz-Redaktion neulich angerufen und verkündet hat, dass die Zahl der KolumnistInnen reduziert wäre, habe ich mich als Journalist gefreut. Es ist eine mutige und richtige Entscheidung, eine Stärkung von analytischem, neugierigen, recherchegeleitetem Journalismus, der auch unterhaltsam sein kann. Kolumnen sind toll, mehr Oldschool-Journalismus ist noch besser. Du sagst so viele richtige Dinge, Mohammed. Ich mache mir echt Sorgen. Kolumnen sind toll, mehr Oldschool-Journalismus ist noch besser. Deswegen räume ich meinen Kolumnenplatz gerne. Und dann sagt er, ja, das hat ihm viel Spaß gemacht. Und dass er richtig Spaß damit hatte. Ich habe es als Dickkopf manchmal sogar genossen, Leute zur Weißglut zu treiben. Wir werden übrigens nicht erwähnt, obwohl wir wahrscheinlich die treuesten Verehrer seiner, also zumindest Leute, die das öffentlich irgendwie kommentieren. Aber werden ein paar Leute erwähnt, aber wir nicht. Ich würde lügen, würde ich behaupten, dass mich die emotionalen Reaktionen auf polemische Kolumnen kalt gelassen haben, während ich bei einigen meiner monatelang aufwendigen Recherchen nachhelfen musste, damit die Leserinnenschaft überhaupt anbeißt. Ach, hat er doch recherchiert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nasenspitze hat er recherchiert. Ja, da wo die Meinung so egal ist. Soweit wie er gucken kann. Ja. Ich werde der guten alten Taz inshallah als Autor weiter erhalten bleiben, bevor sich einige zu früh freuen. Denn in Nafristan sagt man zum Abschied in Frieden, man sieht sich. Bei uns sagt man, mach's gut und danke für den Fisch. Wobei Fisch in deinem Fall recht dünne, beliebige und oftmals nutzlos provokante Kolumnen war. Tschüss. Ja, der Fokus sieht sich genötigt, den Deutschen mal ein bisschen auf die Schulter zu klopfen für ihre Arbeitsleistung und zeigt hier einige Grafiken, dass das Märchen von faulen Deutschen entlarven würde. Ich kannte das zwar noch gar nicht, das Märchen von faulen Deutschen, aber okay. Das scheint es irgendwie zu geben. Ja, man fängt hier an mit Produktivität pro Angestellten, die natürlich stark gestiegen ist, aus sicher vielen verschiedenen Gründen. Ja, und das kann man ja auch messen. Finanzvergleich, tralala. Also das ist was anderes. Ja, das ist ein Punkt. Kannst du mal durchscrollen, sind ja nur 5 Stück. Ja, dann erklären sie das noch weit und breit, aber ja, ob das dann immer so richtig ist, da bin ich nicht so von überzeugt. Arbeiten mehr Menschen, ja, was nicht zuletzt an den Frauen liegt, die zwar mehr Teilzeit, aber eben auch mehr arbeiten. Die Renteneintritt ist später mittlerweile, ne? Glaube ich, genauso wie früher. Was ist hier? Arbeitsstunden aller Deutschen zusammen, ja. Ja, sieht man eben, dass mehr Eltern arbeiten. Und davor das Kindesalter. Ja, das ist ja lustig, weil wir hören ja von den Leuten die ganze Zeit, dass man sich das mehr teilen soll und so ein Kram. Jesus. Und wie wir hier sehen, ist es sogar bei den Männern alles immer nur gestiegen. Aber irgendwie ist das nicht so wichtig dann. Und bei den Frauen ist es ja sowieso richtig, ne? Wenn die halt arbeiten, anstatt sich um ihre Berufe zu kümmern. Das mögen wir, ja. Alter, alles gut. Geh doch mal höher, das stimmt jetzt nicht. Ehrenamtliche jetzt. Ach so, ja. No. Ja, schon drunter. Ja, Ehrenamtliche. Ehrenamtliche Bevölkerung? Ach so. Anteil der Ehrenamtlichen. Okay, jetzt bestimmt, ja. Ja, ja, muss man ja in Hashtag setzen. Und Wunder, oh Wunder, wenn die Leute über 50 sind, haben sie mehr Zeit, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Ja. Genau, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder, oder nicht mehr einen Kinderplatz brauchen. Ja, wie gesagt, diese Erklärung, da die nehme ich nicht ganz so ernst. Eine Worte glaube ich noch, aber egal. Ja, hier ist das Problem der hohen Bio- und des Bioanteils, den die EU anstrebt, eben mal angesprochen, und zwar von der Frankfurter Rundschau. Ich fand vor allen Dingen bemerkenswert, dass sie es eben auch mal schnallen. Ich meine, ich denke, den meisten von uns sind diese Probleme, die da auf uns zukommen, eben bekannt. Nicht zuletzt eben ist die Nachfrage gar nicht entsprechend, 25%, und das steigert man eben nicht so mit ein paar Werbekampagnen oder so. Die EU hat sich auch versprochen, unter anderem, dass die Bauern da mehr Geld dran verdienen sollen oder so. Ja, und da hapert es dann sicher wieder auch an der Bereitschaft, eben der Leute da zu bezahlen, ne? Ganz einfach, diese Problemchen. Aber wie gesagt, die Frankfurter Rundschau hat es jetzt einmal geschnallt und einen langen Artikel darüber gemacht, den kann man ruhig mal lesen, ist einigermaßen neutral, tatsächlich. Ja, und CO2, Umlage, CO2-Credits, ja. Wo kommen die ganzen CO2-Äquivalente überhaupt her, die wir brauchen, damit wir eine Net-Zero-Wirtschaft sein können? Habe ich ja schon öfters drüber gesprochen. Ne? Da werden diese Zertifikate generiert aus irgendwelchen klimafreundlichen Projekten, was auch immer. Was sehr beliebt ist, sind Aufforstungsprojekte, wo entweder Boden gekauft wird und verhindert wird, dass der Wald gefällt wird oder neue Bäume gepflanzt werden. Jetzt hat hier eine Gruppe der University of Cambridge hat mal ein paar von diesen sogenannten REDs untersucht. Das steht für Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries. Das ist so eine Gruppe, die zertifiziert ist, diese CO2-Zertifikate zu generieren, die dann international gehandelt werden. Und die haben festgestellt, das funktioniert nicht so ganz. Weil wenn man mal wirklich guckt, wie effektiv wurde denn da CO2 nach den eigenen Kriterien, die sie für sich selber anlegen, reduziert, sind quasi nur 6% der Menge an Zertifikaten, die emittiert wurden, rein rechnerisch damit deckbar. Also 94%, wie gesagt, in dieser Stichprobe von diesen REDs, 94% haben entweder sind von falschen Annahmen ausgegangen oder es hat sich komplett anders entwickelt, wie es passiert ist. Ich habe das in der Vergangenheit ja schon mal gesagt. Da wird einfach gesagt, okay, wir gehen davon aus, dass hier so und so viele Bäume gefällt werden. Und wenn wir den Boden jetzt kaufen, dann haben wir mathematisch gesehen so und so viele Bäume gerettet. Und diese Annahmen sind halt sehr abhängig davon, wie ist das Wetter, wie ist die wirtschaftliche Lage, sind alles im Endeffekt irgendwelche theoretischen Zahlen, mit denen dann eine Tonne CO2-Äquivalent generiert wird, die dann bei uns in Euro umgewandelt wird, damit die Wirtschaft weiter funktionieren kann. So, ich werde dich jetzt von diesem Thema entfernen, weil ich denke mal, ich habe jetzt genug zu diesem Thema geredet. Ich denke mal, jedem ist mittlerweile klar, dass diese CO2-Sache einfach ein rechnerisch auf tönernen Füßen steht und eine politische Sache ist und keine wissenschaftliche Sache. Es ist ein politisches Ziel, alles in CO2-Äquivalente umzurechnen und diese Rechnung, die stimmt einfach vorne und hinten nicht. So, kann man jetzt wirklich sagen. Ja, nicht anhand von dieser einen Studie hier, aber es gibt sehr viele Studien, die dir immer das Gleiche zeigen. In dieser Studie war es nur besonders eklatant. Wie gesagt, 94% der Sachen, die generiert und verkauft wurden und auf dem Zertifikatemarkt im Umlauf sind theoretisch nicht gerechtfertigt und laut deren eigenen Kriterien müssten die quasi wieder zurückgerollt werden. Passiert aber nicht. Passiert nicht. Wie die Sachen in Island, ne? Die haben doppelt so viel generiert und hinterher hat man gesagt, der ist egal, komm, passt schon. Ne? Ja. Ja, ich bin gespannt. Also es gab ja wohl auch schon einige Firmen, die sich geweigert haben, dieses Ding zu bezahlen oder so. Aber ja, wenn es dann so Zertifikate sind, die man sonst gar nicht bekommt, ne? Nur gegen Talas. Naja. Ja, ein wichtiger Bestandteil der Wende ist ja auch Lithium. Und das gibt es in Deutschland und auch so gar nicht so wenig. Zum Beispiel eben im Oberrheingraben, darauf geht die Geo hier ab. Im Rahmen von Geothermie kann das unter anderem gewonnen werden. Und weil die Geo hier abbricht nach dem Anfang, habe ich mal kurz noch woanders was rausgesucht. Das Problem bei Lithiumgewinnung ist angeblich auch der Wasserverbrauch bei der Produktion und die hohen CO2-Emissionen. Worauf hier bei Senec.com Magazin geantwortet wird, oder ungefähr geantwortet wird, die kurze Lieferwege ermöglichen eine umweltfreundliche Lithiumproduktion und Geothermieanlagen versprechen klimaneutrale Lithiumförderung. Hier einen Absatz weiter, da lese ich mal kurz rein. In Deutschland gibt es rund 40 Geothermieanlagen, die mittels Tiefenbohrung heißes Thermalwasser zur regenerativen Wärme- und Stromerzeugung nutzen. Untersuchungen zufolge erweist das in wenigen Kilometern Tiefe zirkulierende Thermalwasser in einigen Regionen eine hohe Lithiumkonzentration auf. Dies sind der Oberrheingraben, wie hier auch eben bei der Geo beschrieben, und das norddeutsche Becken. Ja, und die Geothermieanlagen ermöglichen das eben auch etwas schonender sozusagen. Die Geo hatte jetzt, glaube ich, noch irgendwas geschrieben, dass es da auch irgendwie ein Problem, wo es einen Haken geben würde oder so. Den habe ich aber nicht so richtig gefunden. Dann beschreibt hier Senec noch, ja, ein Verfahren Kreislauf der Geothermieanlage und wo das alles stattfinden kann in Deutschland. In Bruchsal, Pilotprojekt in, wo steht's hier? Im Oberrheintal. 2024 soll mit der großtechnischen Produktion angefangen werden. 2025 will die Deutsche Lithium GmbH mit dem Lithiumabbau in Zinnwald im Erzgebirge anfangen. Und so weiter. Brandenburgische Gruben, Bitterfeld, AMG möchte in Bitterfeld was machen. Ich habe die Woche auch gelesen, dass es irgendwie größere Ölvorkommen gefunden worden sind. Irgendwie. Ja, das habe ich auch irgendwo gehört. Mhm. Mhm. Und vielleicht nochmal abschließend. Generell sieht das Deutsche Lithium-Institut gute Perspektiven für die Lithiumproduktion in Deutschland. Es herrscht Goldgräberstimmung. Das Institut fördert Innovationen, den Aufbau einer Lithium-Kreislaufwirtschaft und Beiprodukte, die über Lithiumabbau anfallen. Also im Prinzip kann man es ja dann, wenn man diese Wärmetauschgeschichte macht mit den Geothermieanlagen, ja, dabei mitnehmen, rausfiltern einfach, weil man das ja eh nach oben pumpt dann. Das ist so der Vorteil bei der Geothermie-Geschichte. Finde ich eigentlich auch ganz interessant, ja. How may that go? Genau, in Hesse hat man das Öl gefunden. Da hat der Max Mustermet komplett recht. In Hesse hat man das Öl gefunden. Also wenn ihr dann später zu uns kommt und wir wie die Scheiß hier... Ja, kannst du nicht auch Goldgräber werden da? Ich wette, selbst wenn da was ist, werden die mit so viel Kraft dagegen kämpfen, weil das halt weiter die fossile Diktatur irgendwie manifestiert. Oh. Ja, okay. Ja, gut, aber sie haben jetzt vielleicht nicht, ne? Aber in dem Artikel schon auch, dass das Öl so gut ist, dass man es eigentlich nicht verbrennen darf, sondern besser für chemische Zwecke und Ähnliches verwendet, weil es halt so super rein und toll ist. Ja, klar. Ist ja aus Hesse. Ja, also, wir haben die besten Bürgersteige und das beste Öl, ist doch klar. Das hessische Öl ist nur vergorene Äppelweiß. Kommt ihr gleich darüber. Äppelweiß an sich schon vergoren. Sonst wäre es kein Äppelweiß, sonst wäre es Appelsaft. Mann, einmal richtig mit Profis. Dann warte ich jetzt nur noch auf das Äppelweiß-Car. Ja, das kommt auch bald. In Frankfurt fährt schon eine Straßenbahn mit dazu. Also man kann welchen trinken, wenn man drin ist. Ja, die fährt am Affentorplatz vorbei. Der Appleboy Express, den gibt es schon seit ich ein Kind bin, gibt es den. Aber mindestens schon 40 Jahre oder so. Ja, und es gibt auch diese Tretfahrräder. Die ja, aber der Appleboy Express ist halt Tradition. Mein Bruder hat da seinen Junggesellenabschied gefeiert. Mhm. Musste mal googeln. Gut, von Junggesellenabschied auf Nord Stream Pipeline-Sprengung, da fällt mir jetzt kein guter Übergang ein. Aber ja, halt du solltest für deinen Junggesellenabschied halt kein Segelboot in der Ostsee buchen, vielleicht. Ja, oder doch. Ja gut, ich meine, diese unsägliche Geschichte, was soll man sagen? Der Spiegel hat sich jetzt hier die Blöße gegeben und ein episches Machwerk rausgehauen, hinter einer Paywall, natürlich für euch im Archiv hundertprozentig lesbar, ne, einmal mit Profis. Ihr seht ja auch schon, ne, wie viele Autoren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ich höre mal auf, ja, also so viele Leute haben daran gearbeitet, das ist auch eine Wall of Text. Ist irgendwas Neues bei rumgekommen? Nein, es wird jetzt einfach behauptet, nee, wir wissen jetzt genau, wie es passiert ist und das waren die Leute mit dem Segelboot und übrigens sind alle Militärexperten der Meinung, dass man für diese Aktion mit den Pipelines keinerlei Taucherausrüstung braucht, was nicht in so ein Segelboot reinpasst und keine neuen Erkenntnisse, aber es wird jetzt so getan, wir wissen jetzt genau Bescheid, genauso ist es gewesen und ich verstehe ehrlich gesagt den Sinn dieses Artikels nicht, außer zu sagen, okay, wir norden jetzt die Medienlandschaft in bestimmte Sachen ein, dass das nicht mehr umstritten wird. Wie gesagt, diese Taucherausrüstungsangelegenheit, die ja relativ umstritten war. Ja, soll es mal erwähnt sein. Ne? Wenn mal wieder irgendwas mit Substanz kommt, wunderbar. Warum der Spiegel das hier gemacht hat, verstehe ich nicht so ganz. Ja, also ich habe selten so einen langen Artikel gesehen. Die haben nochmal alle Theorien, alles aufgebrödelt und alles, was ihr gehört habt, wird in diesem Artikel verwurstet und im Endeffekt wird gesagt, nee, wir wissen ganz genau, so war's und nicht anders. Aber welche Konsequenzen? Keinerlei politische Dimension im Artikel hat das jetzt Konsequenzen. Da wird überhaupt gar nicht drauf eingegangen. Es geht einfach nur darum, so ist es. Und ganz am Ende wird noch gesagt, ah ja, und was macht Nancy Faeser? Ja, die weiht ein neues Boot der Bundespolizei ein. Und die Flasche ist nicht am Bug zerschellt. Und dann haben alle gedacht, oh Gott, das bringt Unglück. So, auf diesem Niveau ist der Artikel. Aber ja, dafür braucht man 20 Autoren und top, ja. Also. Ja. Puh, ja. Ich bin schon so gespannt, wie sie das am Ende framen werden, wenn die Faeser in Hessen unausweichlich hier halt nicht Ministerpräsidentin wird und trotzdem an ihrem Stuhl kleben bleiben will. Ja, viele Sachen zu framen, gut. Ganz kurz, neuer Rekord im Auftragsmangel im Wohnungsbau. Mittlerweile sind die Zahlen wirklich so dramatisch, dass man einfach, der Ausblick ist schlecht. Alle Aufträge, die nicht laufen, werden storniert. Es lohnt sich ja auch nicht mehr, neue Bauprojekte zu machen. Einfach aufgrund der Zinsentwicklung ist da derzeit einfach das nicht wirtschaftlich ohne Fördergelder zu machen. Die Fördergelder fließen nicht. Ja, das einzige Positive, was man dieser Situation vielleicht abgewinnen kann, ist, ja, wenn ihr in ein paar Monaten Handwerker braucht, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr so lange warten müssen wie in den letzten Jahren. Viel Arbeit für die Bauritter. Ja, also ja, das ist das einzige Positive, was ich dazu sagen kann. Ist doch gerade auch wieder ein großer Projektentwickler pleite gegangen, der massive Millionenprojekte in verschiedenen deutschen Großstädten hat. Und sie haben keine Idee, wie sie da rauskommen können. Nee, es gibt ja auch keinen Weg, da rauszukommen. Ne, die man könnte ja zum Beispiel mal die CO2-Geschichten abschaffen, die Steuern und so weiter, die ja auf den Energiekosten doch ziemlich lasten. Das würde ich mal als einfachste und schnellste Entlastung ermöglichen. Oder? Nee, tja. Mama, du musst auf die Kinder hören. Das geht nicht, ne? Hör auf die Kinder. Die wissen am besten, wie man ein Haus baut. Ja, also sagen wir es mal so, ich habe eine Prognose, aber diese Prognose, die hatte ich schon vor 10 Jahren und es hat sich bis jetzt nicht bewahrheitet, dass Gewerbegebiete umgewidmet werden, dass halt Gewerbeimmobilien in Wohnimmobilien umgewidmet werden. Darauf warte ich jetzt schon seit Jahren, weil das ist die einzige Lösung. Ein Nutzungsänderungsantrag, das dauert natürlich. Das scheint es in Berlin schon zu geben. Also ich habe da von vielen Leuten schon gehört. Für Sonderprojekte, ja, sowas wie. In der Innenstadt fangen sie an, nämlich Einkaufshäuser zu Wohnungen umzubasteln. Ja, aber das ist auch der einzige Weg, wie man irgendwie damit klarkommt, weil neu gebaut wird nicht. Umwidmung ist das Einzige, wie man noch irgendwie Wohnraum schaffen kann. Mal gucken, wenn es passiert, ist es ja gut. Ich sehe Straße wird umgewidmet zum Wohnraum. Ist das schön, so ein paar Riegipswände in so ein hohes Einkaufshaus, in so ein hohes Kaufhaus. Und dann vermietest du die einzeln, wie so ein Callcenter, dass das dann, wo sich alle hören. Kleine Nachrichten aus dem Weltraum. Ja, da hat es eine kleine ironische Meldung gegeben. Ja, also es geht im Endeffekt um das Thema Weltraumschrott. Hole ich auch immer mal ganz gerne aus der Schublade, weil es ein Thema ist, was tatsächlich relevant ist. Wir haben zu viel Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn, dass jetzt schon aktive Weltraummissionen dadurch beeinträchtigt werden. Die müssen ihre Flugbahn ändern. Und es gibt immer wieder Zwischenfälle, dass irgendwelche nicht katalogisierten Weltraumschrottteile halt auch Technik zerstören. Jetzt hatten wir einen Fall, wir hatten ein Stück Weltraumschrott, was anvisiert wurde im Rahmen einer Mission, Weltraumschrott in der Umlaufbahn zu entfernen. Ja, also es sollte quasi ein Flugobjekt hochfliegen und den alten Weltraumschrott entfernen. Allerdings, das Schrottteil, was entfernt werden sollte, wurde jetzt von einem vorher nicht bekannten Stück Weltraumschrott getroffen. Nicht total zerstört, aber es zeigt einfach das Problem einer Schrottkaskade, ja, die langsam Gestalten annimmt. Wir haben im Endeffekt Schrottteile, die andere Schrottteile treffen. Dadurch entstehen mehr Schrottteile, die wieder mehr andere Schrottteile treffen können, bis wir im Endeffekt irgendwann eine Situation haben, dass wir so viele Schrottteile haben, die so klein sind, dass halt alle Korridore, durch die man durchfliegen kann, nicht mehr passierbar sind. Beziehungsweise noch mit richtig dicken Staubsauger vorne Stahlschilden um die Raumschiffe drum oder was es auch man da machen kann. Und das ist dann das sogenannte Kessler-Syndrom, wo man dann im Endeffekt nichts mehr machen könnte, außer ein paar Jahrzehnte zu warten, bis alle Schrottteile in der Erdumlaufbahn in der Atmosphäre verglüht sind, und das würde jegliche Weltraumtechnik ad absurdum führen. Ja, wir sind einen weiteren Schritt in diese Richtung gekommen, und die Frage ist jetzt, werden wir diese Weltraumputzmissionen hinbekommen, bevor wir keine Möglichkeit mehr haben, neue Sachen hochzuschicken? Das ist mittlerweile keine Theorie mehr, sondern das, der Prozess läuft jetzt. Die Frage ist nur noch, können wir es rechtzeitig aufräumen oder sind wir für ein paar Jahrzehnte auf unserem Planeten Am Ende gibt es dann so einen Schleier, so einen leichten grauen Schleier, der auch die Sonne ein bisschen raushält wahrscheinlich. Dann können sie sich ihre Geoengineering-Maßnahmen sparen. Ja, gut, ich meine, wenn man genug Weltraumschrott hat, vielleicht könnte das die Sonneneinstrahlung auch reflektieren, und dann müssen wir nicht irgendwelche Flugzeuge hochschicken, die da irgendwas versprühen. Ja. Könnte eine Win-Win-Situation sein. Müssen wir mal mit Elon Musk drüber reden. Der French Taunter schlägt vor, Magneten ins Weltall zu schießen, die den dann anziehen, den Schrott. Und dann könnte man die Magneten wieder einsammeln. Ich meine, kann man den Weltraum nicht einfach zu uns auf die Erde holen? Das wäre doch... Ne, das wird so viel Raketentreibstoff einsparen, es wäre auch gut für... Wäre auch ökologischer. Ja. Warum ist der Weltraum so eigensinnig? Der Weltraum ist ja auch nur ein soziales Konstrukt, muss man sich mal überlegen. Der Weltraum jammert wie ein ungezogenes Kind jedes Mal, wenn man seine Freiheiten einschränken will und sagt, bitte komm doch mal auf die Erde. Der Weltraum muss erwachsen werden. Wir müssen die Privilegien des Weltraums neu verteilen. Genau, Gleichberechtigung. Gleichstellung, kannst du sagen. Alle Punkte des Weltraums müssen sich am gleichen Punkt befinden, sonst ist es keine echte Gerechtigkeit. Das ist ja, ja. Oh, seufz. Über Stokowski, oder hieß er auch? Dieser Musiker. Stokowski hat doch Long Covid. Ja, stimmt. Tja, also bis wir in den Weltraum können, dauert wohl noch ein bisschen was. Dann Stockhausen ist in der Zwischenzeit so. Ja, die Demokratie der Töne. So. 12-Ton-Musik, ganz toll. Waltokratie. Ja, Leute. Stockhausen. Ist es schon wieder soweit? Jo, fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Mammon-Magazin hatten wir ja schon. Dann bleibt noch thatsafespace.net und natürlich liest Miete pro Kopf und Knicklicht von Abel Leaparian. Ach ja, und weltraumaffen.com ist auch wieder online, sogar in einer fast aktuellen Version. Allerdings wird da noch ein bisschen dran gefeilt. Danke an Abel an dieser Stelle. Ne? Für die Arbeit im Hintergrund. Jo. Ja, mach's gut, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Oder übernächste. Mal sehen. Es wird spannend. Control Access Boss. Habe ich erzählt, dass ich so ein geiles Spiel gespielt habe im VR-Modus, in so einem VR-System? Was denn? Ja, wie heißt das nochmal? Alex, wie heißt das nochmal? Half-Life Alex. Half-Life ja, Alex. Ist geil, oder? Absolut, super. Jo. Bisschen schwierig, sich reinzufummeln, aber macht schon Bock. Jo. Allein der Vorgang, eine Pistole nachzuladen, ist so abgefahren. Ja. Wenn du das erste Mal, und dann kommt das der erste Gegner oder zwei Gegner am besten, während du die Pistole nachladen musst. Und erstmal völlig, wow. Schönes Spiel. Ja. Auf jeden Fall.